نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم اما بعد قال اسلوب ببيوت الله جيم جنيدجن ديم البام هيتجن Und ich bezeuge, dass es keinen gibt, den man mit Wahrheit und Recht anbetet, außer Allah. Und keinen gibt, dem man in dieser Anbetung folgt, außer Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alaihi. قبل أن نبدأ بارك الله فيكم أذكر مرة أخرى أن الدرس اعتبارا من الغد إن شاء الله يكون على الساعة 8:30 بإذن تعالى. أنا inshallah barakallahu fikum, ab morgen fangen wir mit dem Unterricht ab 20:30 Uhr. Das wird nicht jetzt wie wir üblich machen, dass wir nach Salat al-Maghrib, nach dem Maghrib-Gebet anfangen, sondern wir werden ab morgen bi'izni ta'ala 20:30 Uhr anfangen. Das wird vor Salat al-Maghrib. Dann ungefähr um 9 machen wir eine Pause, beten wir Maghrib-Gebet, dann machen wir weiter bis inshallah Salat al-Isha oder davor. Da sehen wir inshallah. Weil in der nächsten Zeit Salat al-Maghrib sozusagen 9:30 Uhr wird, 21:30 Uhr, und deshalb haben wir viel Zeit und nicht alle Leute kommen hier in die Moschee, barakallahu fikum, wenn die Zeit zu spät geworden ist des Gebetes. Babu al-Hayd. Al-Hayd, heute inshallah fangen wir an mit dem 10. Kapitel von dem Buch von At-Tahara. Und das ist, barakallahu fikum, das ist das letzte Kapitel in diesem Zusammenhang. Und dann fangen wir an mit dem Buch von das Gebet. Das bedeutet, dann fangen wir inshallah mit dem Gebet an. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns befestigen. Und wie ich schon gesagt habe, das ist ein Unterricht, damit man mitlernt, damit man mitmacht, mitlernt. Und nicht, barakallahu fikum, dass man nur zuhört und fertig, Punkt. Nein, sondern versucht zu lernen. Und das sind sehr wichtige Dinge. Und die anderen Unterrichte, die wir schon gehabt haben, das bedeutet bis zum 9. Buch, wer das geschrieben hat, barakallahu fikum, der sollte uns mitteilen, dass er das geschrieben hat oder dass sie das geschrieben hat, damit wir das alles nochmal schreiben und inshallah haben wir ein Lernmaterial für uns, und da könnte man das mir schicken, dann würde ich das korrigieren und da könnte man das im Internet inshallah für Lernen stellen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle belohnen. كما ذكرت بارك الله فيكم هذه الدروس ليست من أجل إضاعة الوقت وإنما بارك الله فيكم هذه الدروس هي من أجل العلم وإذا في أحد من الأخوة قد سجل هذه الدروس فلا بأس أنه يكتبها أو ينزلها على ورق ويبعثها وإن شاء الله نستطيع أنه نصححها ومن ثم بإذن تعالى نضعها في الإنترنت لتكون يعني دروس للمبتدئين بإذن تعالى. باب الحيض. الحيض هو مصدر حاضة المرأة، تحيض حيضا ومحيضة فهي حائض، وله أحكام شرعية. والحيض بارك الله فيكم هو جريان للدم، جريان للدم في أيام معلومة للمرأة، وهذا الدم دم أسود، دم أسود له رائحة كريهة، وطبعا بارك الله فيكم له أحكام، أو المرأة إن كانت حائضة ونزل عليها دم الحيض فلذلك أحكام شرعية من أفعال وتروك. بارك الله فيكم. الحيض das ist ein Zustand bei einer Frau, dass sie Blut Barakallahu fikum, dass bei ihr Blut natürlich, dass sie Blut hat. Und dieses Blut ist dunkelrot, das wird schwarz-rot, sagt man. Und das hat einen schlimmen Geruch, stinkenden Geruch. Und natürlich die Frau bekommt dieses Blut in bestimmten Tagen. Und diese Situation, dass die Frau Ha'id ist, das wird, dass sie Al-Haid, Dam Al-Haid hat, das hat bestimmte Urteile in der Religion. Sie sollte bestimmte Sachen tun und andere, Barakallahu Fikum, verlassen. Das ist bezüglich Barakallahu Fikum Al-Haid. Das heißt, wir werden heute inshallah anfangen mit diesem Thema. Natürlich, das ist für Frauen so wie Männer wichtig, weil manche Männer sagen, ach, was haben wir mit dem Haid zu tun, was haben wir mit diesem Thema zu tun? Natürlich, das hast du damit zu tun, weil wenn du heiratest, dann wirst du bestimmt eine Frau haben, die Haid hat, und bestimmt wird sie Blut haben und wird sie menstruieren. Und wenn sie ihre Periode hat, dann gibt es dafür bestimmte Urteile. Deshalb sollten die Männer sowie die Frauen dies lernen. Barakallahu fikum. Und unser Unterricht ist nicht, es wird uns alle, das ist nicht nur damit wir das lernen, sondern damit wir das richtig lernen und vielleicht eventuell später auch lehren können und anderen davon beibringen. قد يقول أحد الرجال مالي ومال الحيض مالي ومال الحيض بارك الله فيكم الحيض أحكام الحيض هذه أحكام تخص النساء أصلا ولكن على الرجال أن يتعلموا مثل هذه الأمور لأن كل رجل سيتزوج إن شاء الله والذي يتزوج عنده بارك الله فيكم من الأحكام حتى يعلم مثل هذه الأحكام فذلك لا يقول قائل من وهذه الدروس التي نقوم بها ليست من باب فقط بارك الله فيكم كما ذكرت في أول الكلام باب إضاعة الوقت أو تعبئة الوقت بشيء وإنما هي بارك الله فيكم باب العلم الشرعي فأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الحديث الأول الذي سنبدأ به ورقمه 129 عندي عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم ولكن ليس كما قال فالحديث حسن صحيح كما في صحيح أبي داود رحمه الله تعالى عن عائشة أن فاطمة بارك الله فيكم فاطمة بنت أبي حبيش تكلمنا عنها في مسألة الاستحاضة والاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه وهذا الحديث تقدم معنا بارك الله فيكم لما أتت فاطمة وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة فإذا كان الآخر أي هو الدم الذي ليس دم الحيض فتوضئي وصلي كما ذكر المؤلف رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم وفي رواية أخرى قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك دم عرق هذا العرق يسمى العاذل فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم إذن النبي صلى الله عليه وسلم بين دم الحيض من دم الاستحاضة. والمستحاضة تميز أيام حيضها إما بصفة الدم، انتبه أما هو تكلمنا عليه في باب الطهارة، في باب لما تكلم بارك الله فيكم عن النجاسات وإزالة النجاسة، المستحاضة إذا ميزت أيام الحيض بصفة الدم أو بإتيانه في وقت العادة، فهذه بركة، هكذا تميز الحائض دم الحيض. يعني كيف تميز الحائض دم الحيض؟ إما بلونه ورائحته، وإما بوقت عادتها، وإما بوقت عادتها. فإذا كانت معتادة، ما معنى معتادة؟ أنها الدورة الشهرية عندها تديها في وقت معين واعتادت عليه وبأيام معينة، فخلص هذه معتادة. أما المرأة التي هي غير معتادة فأحيانا تقبل الحيضة وأحيانا تدبر والوقت ليس، يعني هذا يسمى الآن غير المنتظمة، الدورة الشهرية عندها غير منتظمة، فهذه بارك الله فيكم تنظر إلى لون الدمات الدم، ومن ذلك تعرف هل هو دم حيض أو دم استحاضة. فإذا هناك امرأة تحيض وهذا هو الدم الحيض الذي ينزل عليها، وهناك امرأة مستحاضة جريان دم في غير وقت الحيضة، في غير وقت الحيضة أو في غير أوانه. ولهذا بارك الله فيكم أحكام، لهذا أحكام تكلمنا عنها في السابق، أنه يجوز للرجل أن يطأ المرأة، أي أن يجامع المرأة حال جريان دم الاستحاضة. فرق بين الاستحاضة والحيضة. الحيض هو العادة الشهرية للمرأة لما يكون الدم أسود يعرف رائحته كريهة، فهذا لا يجوز للرجل، لا اتيانها، لا يجوز لها تصلي، لا يجوز لها تصوم. أما إذا كانت مستحاضة وهو جريان الدم في غير أوانه فهذه يجوز لزوجها أن يطأها، ثم تصلي وتصوم، تصلي وتصوم. قال ابن عباس: المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم، وأراد بذلك إذا جازت لها الصلاة ودمها جار فهو أعظم ما يشترط لها الطهارة، جاز جماعها، يعني الطهارة تشترط للصلاة، فإذا جاز للرجل أن يجامعها كذلك، وجاز لها أن تصلي فيجوز للرجل أن يجامعها. وتؤمر بالاحتياط في طهارة الحدث والنجس، فتغسل فرجها قبل الوضوء وقبل التيمم، وتحشو فرجها بقطنة أو خرقة دفعا للنجاسة وتقليلا لها، يعني تشد نفسها بحيث ما تنزل النجاسة. فإذا لم يدفع بقطنة أو بشيء وضعته عنده فبارك الله فيكم تلجم نفسها، وهذا ليس بواجب وإنما هذا من باب الأولى الاستحباب. وأنها تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة، وإذا دخل وقت الصلاة، لأنه ما تتوضأ بوقت طويل بحيث ينزل عندها دم كثير وتحتاج مرة أخرى للوضوء. هذا بارك الله فيكم بالنسبة للمرأة التي تكون مستحاضة أو تستحاض كما قالت فاطمة بنت أبي حبيش لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. Wir haben gesagt, باب الحيض. Wir reden über Kapitel von Menstruation oder Periode. Menstruation, was ist das? Das ist, بارك الله فيكم, ein Zustand, die jede Frau kennt, die natürlich Geschlechtsreife erreicht hat. Und das ist Anfang der Geschlechtsreife. Und diese Menstruation oder Periode hat jede Frau fast. Und das hat bestimmte Urteile, wie wir schon gesagt haben. Das erste Hadith ist von Aisha radhiyallahu anha. Sie erzählte, dass Fatima bint Abi Hubeish, sie war Mustahada. Und wir haben erzählt, was bedeutet Mustahad. Das haben wir schon in einem Hadith erklärt, das Hadith hier. Und zwar, barakallahu fikum, Fatima bint Abi Hubeish, radhiyallahu anha, kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, und sie hat immer diese natürliche Blutung, heißt das. Das wird Al-Istihada hier. Das bedeutet die natürliche Blutung. Und sie kam zu unserem Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, und sie hat ihm gesagt: O Prophet, ich habe Istihada. Istihada, wir müssen hier unterscheiden zwischen Hayd, Menstruation und Istihada. Das ist, barakallahu fikum, die natürliche Blutung einer Frau. Und das ist nicht, barakallahu fikum, die normale Blutung, die eine Frau hat, wenn die ihre Menstruation hat. Und hier, barakallahu fikum, kam Fatima zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, und sie hat ihm gesagt: Ich bin sozusagen eine Frau, die natürliche Blutung hat. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte ihr: Inna dam al-haydi aswadu yu'raf. Das heißt, er hat ihr gesagt: Das Blut während Menstruation oder menstruierendes Blut ist schwarz und bekannt. Er meinte schwarz hier dunkelrot und bekannt. Das bedeutet, man kennt dieses Blut. Barakallahu fikum. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte danach: فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكَ عَنِ الصَّلَاةِ. Das bedeutet, wenn du deine Periode hast, wenn du Blutung von Periodenblutung hast, dann bete nicht. Aber wenn das andere ist, das bedeutet, wenn du die andere Blutung hast, das andere Blut hast, dann mach Wudu und bete. Dieses Hadith ist bei Abu Dawud und Nasa'i und Ibn Hibban und Hakim, die haben gesagt, sahih. Abu Hatim sagte, das ist Munkar, aber das ist nicht, wie er gesagt hat, weil dieses Hadith inshallah hasan und sahih ist. Wir haben dieses Hadith unter der Nummer 62 schon gehabt, in dem Buch auch von Tahara, bezüglich barakallahu fikum Nawaqud al-Wudu, dass Fatima bint Abi Hubeish zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam gekommen ist, und sie sagte ihm: O Prophet, ich bin eine Frau, die natürliche Blutung hat und die wird nicht rein. Soll ich das Gebet verlassen? Der Prophet sagte: Nein, das ist eine Blutung. Das wird Gefäß. Ein Gefäß platzt und deshalb hast du diese Blutung. Und das ist kein Haid, das ist keine Periodenblutung. Wenn du deine Periode hast, dann darfst du nicht beten. Verlass du das Gebet. Und wenn das weg ist, dann musst du das Blut waschen oder musst du dich waschen und dann beten. Und das ist hier, barakallahu fikum, die gleiche Erklärung. Aber hier haben wir nur einen Unterschied, indem der Prophet Muhammad s.a.w. sagte ihr, Heidblutung oder das Blut bei Menstruation ist anders. Bei Blut von Menstruation ist anders. Das ist dunkelrot und das kennt man. Und hier, barakallahu fikum, sollte man etwas verstehen. Und zwar, wir haben sozusagen hier zwei Arten von Blutung, was die Frau hat. Das bedeutet, vaginal hat die Frau Blutung. Eine Blutung ist Menstruationblutung und eine Blutung ist natürlich. Das bedeutet, das ist ein Gefäßplatzen in der Gebärmutter und deshalb hat sie diese natürliche Blutung. Wenn die Frau ihre Blutung hat, ihre Periode hat, dann ist das dunkelrot und stinkend. Das stinkt, das Blut. Wenn sie normale, natürliche Blutung hat, dann ist, barakallahu fikum, das Blut nicht dunkelrot und nicht stinkend. Wenn wir diese Art von Blutung haben, die zweite Blutung, wir wissen, barakallahu fikum, erstmal, bevor ich über die zweite Blutung spreche, wir wissen, eine menstruierende Frau darf nicht beten, darf nicht fasten und ihr Mann darf keinen Geschlechtsverkehr mit ihr haben. Aber eine Frau, die ihre natürliche Blutung hat oder eine natürliche Blutung hat, dann hat das andere Urteile. Ich habe das schon genannt und erklärt, aber trotzdem, wir erklären etwas anderes. Aber hier, wir haben zwei Arten, hauptsächlich haben wir zwei Arten von Frauen, die natürlich die menstruierend sind. Jetzt nicht die Frauen, barakallahu fikum, die schon keine Periode mehr haben. Oder die jung sind und die haben noch nicht Periode. Die Frau ist entweder eine Frau, die ihre Periode regelmäßig ist und zu bestimmten Zeiten und zu bestimmten Tagen und das ist bei ihr geregelt, oder eine Frau, die ihre Periode nicht geregelt ist. Die ihre Periode nicht geregelt ist und sie bekommt manchmal verschiedene Arten von Blutung. Manchmal ist das Periode, manchmal nicht. Was macht diese Frau, damit sie genau weiß, ist das Periodenblut oder ist das natürliche Blutung? Wir haben zwei Möglichkeiten. Erstens, dass die Frau, die ihre Periode geregelt ist, mit der Zeit das bestimmt, das wird sie weiß. Je 30 Tage bekommt sie ihre Periode, 4-5 Tage. Dann jede 30 Tage kennt sie das genau. Wenn sie 30 Tage abgewartet hat und bekommt sie Blutung, dann ist das mit Sicherheit bei ihr heil. Aber angenommen, 15 Tage und dann bekommt sie Blutung. 15 Tage und dann bekommt sie Blutung. Dann hier soll sie aufpassen. Ist das jetzt Periodenblutung oder nicht? Wie kann sie das bestimmen? Das ist nicht ihre Zeit von Periode. Dann ist das eine natürliche Blutung. Das ist die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, dass diese Frau das bestimmt durch die Farbe und Geruch vom Blut. Das ist meistens bei den Frauen, die ihre Perioden nicht geregelt sind. Sie bekommt manchmal ihre Periode nach 24 Tagen, manchmal nach 35 Tagen, manchmal nach 2 Monaten, manchmal 1,5 Monaten und so weiter. Und dazwischen hat sie manchmal natürliche Blutung. Wie kann sie das bestimmen? Sie riecht das oder sie guckt die Farbe. Und die Frau kennt das. Manche Frauen sagen nein. Wieso nein? Du bekommst die ganze Zeit Blutung. Du musst das bestimmen. Du weißt, wenn das durch Periodenblutung ist, die Farbe des Blutes ist dunkelrot, dunkel, da sagt man schwarzrot und stinkend, das stinkt. Aber normale Blutung, das ist nicht dunkelrot, sondern normales Rot und das stinkt nicht und das kommt nicht in der Zeit von Periode normalerweise. Wenn eine Frau Mustahada ist, das ist die zweite Art jetzt, Barakallahu fikum, sie kann beten, sie kann fasten und ihr Mann kann mit ihr Geschlechtsverkehr haben, aber da soll sie aufpassen, die sollte zu jedem Gebet, wenn sie entscheidet, dass sie jetzt betet, dann macht sie Wudu und dann betet sie danach. Und hier, die muss natürlich, die muss sich sozusagen, die muss vorbeugen, indem sie Barakallahu fikum etwas zum Beispiel auf ihr Geschlechtsorgan tut. Barakallahu fikum, nicht, dass das Blut fließt, sozusagen, von ihr. Und heute gibt es natürlich verschiedene Methoden dafür. Das ist Barakallahu fikum bezüglich dieses Hadithes. Und das ist sehr wichtig zu verstehen, Barakallahu fikum. Und wir haben sehr viele Fragen diesbezüglich. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Fragen diesbezüglich. Weil viele Frauen, die wissen nicht mehr, ob das Blutung ist, ob das natürliche Blutung ist. Und hier, schaut mal, diese Gefährtin vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, die kam zu ihm und sie hat ihn gefragt, wie soll ich das tun? Wie soll ich das wissen? Wenn ich immer natürliche Blutung habe, oder Blutung, normale Blutung, ist das Haid oder nicht? Deshalb sollte man fragen, wenn man etwas nicht weiß, und nicht für sich Fatwa machen, ohne Wissen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. وفي حديث أسماء بنت عميس عن أبي داود ولتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا وتتوضأ فيما بين ذلك الحديث في صحيح أبي داود وفي حديث أسماء بنت عميس كما بنت عميس بارك الله فيكم وهي أسماء بنت عميس هي امرأة جعفر رضي الله عليه وكانت في الهجرة معه ولما قتل جعفر تزوجها أبو بكر الصديق فولدت له محمد ولما مات أبو بكر تزوجها علي بن أبي طالب فولدت له يحيى فقالت رضوان الله عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولتجلس يعني هو عطف على هذا الذي قبله وفي رواية هذا سبحان الله هذا من الشيطان يعني إذا رأت المرأة دم وليس دم الحيض دم الاستحاضة قال سبحان الله هذا من الشيطان يعني الشيطان بارك الله فيكم يركضها ركضة أو يوسوس لها الشيطان على أنه دم حيض وهو ليس بدم حيض قال بعض العلماء بل يركضها الشيطان والشيطان يضربها ضربة بحيث أنه يجي عنده هذا الدم ف قال فلتجلس في مركن المركن هو بارك الله فيكم هذا المغضب المخضب يعني هذا اللي توضع فيه الثياب فإذا رأت صفرة فوق الماء الذي تقعد فيه فتصب عليها الماء فإنها تظهر الصفرة فوق الماء يعني تجلس في هذا المخضب وتكب على حالة ماء فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدة وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدة وتغتسل للفجر غسلا أي ثلاث أغسال ففيه ثلاث أغسال في اليوم والليلة إذا أخرت الظهر والمغرب أي أنها تغتسل لكل صلاتين ولكن بارك الله فيكم هذا الأمر فيه خلاف بين أهل العلم فمنهم من يرى الاغتسال لكل صلاة والصحيح أنها لا تغتسل لكل صلاة وإنما بارك الله فيكم يستحب لها الغسل إذا شاءت اغتسلت ولكن الأصل أنها تتوضأ لكل صلاة كما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضوان الله عليها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وتوضئي فتوضئي وصلي ولم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسلي وفي رواية البخاري وتوضئي لكل صلاة، وتوضئي لكل صلاة. بعض أهل العلم قالوا هذا منسوخ، قالوا هذا منسوخ، ولكن طالما نستطيع نجمع فالجمع أولى. إذن يستحب لها الغسل ولكن عليها الوضوء لكل صلاة، والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. أسماء بنت عميس رضوان الله عليها، أسماء بنت عميس رضوان الله عليها، زاد أخدم قفيد محمد صلى الله عليه وسلم دناخ دفخاكت بتسوي ليش بارك الله فيكم استحاضة، بتسوي ليش استحاضة وده حيض، ده زود استيز بلوتونج بريود بلوتونج وده استي بلوتونج ناتوليشة بلوتونج إذا بريود بلوتونج وده ناتوليشة بلوتونج. ده قفيد محمد صلى الله عليه وسلم زاكت إياه والتجلس في مركن، das bedeutet sie sollte in einem Schüssel, diesen großen Schüssel, barakallahu fikum. Früher haben die Leute in so großen Schüssel wie Badewanne. Sie sollte drin sitzen. Das heißt, warum drin sitzen? Damit sie Wasser, damit sie sich wäscht. Auf jeden Fall, sie sollte in diesem Schüssel, großen Schüssel sitzen. Und wenn sie Gelbliches auf der Oberfläche des Wassers sieht, dann sollte sie sich waschen für Duhur und Asr einmal. Und sie sollte sich waschen für Maghrib und Isha auch einmal. Und für Frühgebet einmal. Für Fajr hat er gesagt. Und er meinte hier Pflichtgebet von Morgensgebet. Und dazwischen sollte sie Wudu machen. Dazwischen sollte sie Wudu machen. أسماء بنت عميس رضوان الله عليها ازدفخاف جعفر بن أبي طالب رضوان الله عليه. als جعفر دن getötet worden ist hat sie أبو بكر geheiratet und sie hat von ihm dann Muhammad bekommen. Als dann Abu Bakr radhiyallahu alayhi starb, hat sie Ali ibn Abi Talib radhiyallahu alayhi geheiratet und er hat von ihr Yahya bekommen. Diese Asma bint Umays radhiyallahu alayhi. Sie hat vom Propheten Muhammad sallallahu alayhi wasallam das gehört. Wenn die Frau Blutung hat, damit sie entscheidet, ob das eine natürliche Blutung ist oder eine wirklich eine richtige Blutung ist. Was sollte sie machen? Die sollte in dieser Wanne sitzen und dann sollte sie das mit Wasser füllen. Das bedeutet wie Barakallahu fikum, wie in Badewanne. Die füllt das ein bisschen mit Wasser und dann sitzt sie drin. Und dann sieht sie, was auf Blut kommt. Wenn mit Wasser etwas Gelbliches kommt, dann ist das eine natürliche Blutung, barakallahu fikum. Wenn nicht aber, dann ist das keine natürliche Blutung in diesem Zusammenhang. Aber wenn sie dann die natürliche Blutung hat, dann sollte sie sich waschen dreimal. Einmal für Duhur und Asr, einmal für Maghrib und Isha, einmal für Frühgebet. Ist diese, barakallahu fikum, ist diese Waschung hier, oder dreimal Waschung, sind das Pflicht beliebt oder braucht sie nicht? Hier die Gelehrten, die haben unterschiedliche Aussagen getroffen. Manche haben gesagt Pflicht, andere haben gesagt beliebt, andere haben gesagt, das wurde sozusagen annulliert durch Hadith von Hamna und durch Hadith von Fatima bint Abi Hubeish. Aber barakallahu fikum, man könnte, jazakumullah khairan, barakallahu fikum, man könnte hier sagen, wir brauchen nicht zu sagen, das wurde annulliert, und wir brauchen auch nicht zu sagen Pflicht, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei Fatima bint Abi Hubeish sagte, du solltest Wudu nehmen, und bei Al-Bukhari eine Überlieferung, wa tawaddai li kulli salah, das bedeutet, mach Wudu für jedes Gebet. Deshalb sagen die Gelehrten hier, das ist beliebt, dass sie sich wäscht, aber sie braucht das nicht unbedingt. Sie sollte nur, natürlich sie muss für jedes Gebet Wudu nehmen, wie wir das im ersten Hadith erklärt haben. Wallahu ta'ala ala wa alam. وعن حمنة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أستفتيه فقال إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام أو فتحيضي عفوا فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي فإذا استنفأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حتى تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين قال وهو أعجب الأمرين إلي يعني أفضل الأمرين إلي رواه 5 إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري وهو حسن. طبعا بعض أهل العلم تكلموا في هذا الحديث بارك الله فيكم, ولكن الحديث إن شاء الله حسن في هذا الباب, والله تعالى أعلى وأعلم. حمنة رضوان الله عليها بنت جحش أخت زينب أم المؤمنين وامرأة طلحة ابن عبد الله رضوان الله عليه, أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن الاستحاضة والحيض, فقالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة, في رواية إنما أثج ثجا يعني يخرج الدم بكثرة مني, الثج هو مثل الذبح يعني يخرج الدم بكثرة مني, فأتيت النبي أستفتيه, أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن ذلك, فقال إنما هي ركضة من الشيطان يعني أن الشيطان قد وجد طريقا للتلبيس عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتها حتى أنساها عادتها, هذا قول, وكأنه يعني رفسها ضربها, وفي رواية أنه عرق, العرق إنما هو عرق كما في حديث بارك الله فيكم فاطمة بنت أبي حبيش قال إنما هو عرق. وعند بعض أهل العلم قالوا أن الشيطان ركضه, الشيطان كأنه ضربه فانفجر, وقال بعض أهل العلم أنه لا مانع أن تكون حقيقة يعني الشيطان يضربها فتنفجر فينفجر الدم ثم يوسوس عليها الشيطان أمر دينها ويلبس عليها، ويكون هذا العرق هو الذي يفجره الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم: فتحيضي 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي، فإذا استنفأت فصلي 24. قال: إذا كانت أيام الحيض 6 فصلي 24، 23 إذا كانت 7، وصومي وصلي أي فريضة وتطوع، وكذلك افعلي في الشهور الأخرى، اعتادي على هذا. وفي رواية: كل شهر كما تحيض النساء، يعني عفوا في رواية أبي داود: فافعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن، يعني الرد إلى غالب حال النساء، أنه افعلي مثل غالب النساء لما يفعلن مثل هذا الأمر. فإن قدرت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، يعني أن تؤخر الظهر فتأتي به في آخر الوقت قبل خروجه، وتعجل العصر فتأتي به في أول وقته، هذا يسمى عند أهل العلم الجمع الصوري. الجمع الصوري، الجمع الصوري هو أن تؤخر وقت الظهر لآخره قبل ما يبدأ وقت العصر تصلي، وثم يدخل وقت العصر فتصلي العصر، ثم تغتسلي حتى تطهرين، فتغتسلين فتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، أي جمعا صوريا كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، وتصلين الظهر والعصر جميعا. ثم قال لها: تؤخرين المغرب والعشاء، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، نفس الشيء. بارك الله فيكم. فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلي، يعني 3 أغسى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو أعجب الأمرين إلي، أي وقيل أنه كلام حمنة أنه أعجب الأمرين إلي، ولكن الظاهر أنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم قالوا أن هذا الحديث غير صحيح، ولكن هذا القول غير صحيح، لأن الأئمة صححوا هذا الحديث، هذا الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدها بأن تأتي بكل صلاة في وقتها، ولكن تفعل هذا الأمر ليش يا أخوة هنا؟ لأنه في عندها حاجة لمثل هذا الأمر، لأنه ما تستطيع تغتسل لكل صلاة، فحتى تتوضأ للصلاة وحدة، يعني للصلاتين وضوءا واحدا أو غسلا واحدا، فتفعل هذا. فلذلك وقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قدرت أن تفعلي هذا الأمر، إذا قدرت، أي إذا قدرت تغتسلي، ولكن الواجب عليها الوضوء، الواجب عليها الوضوء، ولكن الاغتسال واجب عليها إذا طهرت من الحيض، إذا طهرت من الحيض. وفي الحديث بارك الله فيكم فيه مسألة الجمع بين الصلاتين، وبعض أهل العلم قالوا أن هذا هو الجمع الصوري، بارك الله فيكم، كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. فهذا الحديث أيضا مثل الأحاديث الأخرى، هذا الحديث مثل الأحاديث الأخرى بارك الله فيكم، أنه يعني المرأة إذا كان عندها دم حيض فإنها تفعل هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله فيكم. حمنة بنت جحش رضوان الله عليها اللي كانت تبقى فيت محمد صلى الله عليه وسلم وززاك تئيم وبقى فيت إشابة أين اشتاركة زير اشتاركة إشابة أين اشتاركة زير اشتاركة نتويلش بلوتون ودبلوتون Und oder sie hat erzählt, Entschuldigung, sie hat erzählt, ich habe eine sehr starke Blutung. Dann bin ich zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen. Ich wollte ihn danach fragen. Ich wollte den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam danach fragen. Der sagte mir, das ist ein Schlag von Shaitan. Das ist ein Schlag von Shaitan. Deshalb warte 6 Tage oder 7 Tage. Dann wasch dich. Wenn du dann rein geworden bist, dann bete 24 Tage oder 23 Tage. Und du kannst beten und fasten. Und das genügt. Das genügt dir in diesem Zusammenhang. Und das machst du in jedem Monat. Wie die Frauen das tun. Wenn du kannst, dass du das Duhr-Gebet verschiebst und dann Asr-Gebet vorschiebst, dann betest du, dann machst du Ghusl, du wäschst dich. Bist du rein geworden bist oder bist du sauber geworden bist, und dann kannst du Dhuhr und Asr zusammen beten. Dann du schiebst Maghrib nach und du ziehst Isha vor, dann wäschst du dich und du schiebst die beiden Gebete zusammen, dann machst du das. Und du wäschst dich mit dem Morgensgebet oder vor Morgensgebet und dann betest du Morgensgebet. Und das ist das bessere oder die bessere Möglichkeit für mich. Das Hadith haben die 5 erwähnt, außer Nasa'i, und At-Tirmidhi sagte Sahih und Al-Bukhari sagte Hassan. Hamna bint Jahsh, die ist die Schwester von Zainab bint Jahsh, die Mutter von den Gläubigen. Und Barakallahu fikum, sie ist die Frau von Talha ibn Ubaidillah. Und Talha ist einer von den 10, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, die sind im Paradies. Die kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, damit sie ihn fragt, weil sie sehr starke, Barakallahu fikum, sozusagen, dass es sehr starke Blutung gehabt hat. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihr hier beigebracht, hat ihr gesagt, du betest und du fastest nicht, wenn du deine Tage hast. Und deine Tage, die sind 6 oder 7 Tage. Weil das normal ist bei Frauen allgemein, 6 oder 7 Tage Haida, das bedeutet zu haben. Das wird sie haben, diese Menstruation 6 bis 7 Tage. Und dann bleiben die anderen 23 oder 24 Tage. Dann betet die Frau und fastet die Frau normal, ganz normal. Macht sie das, wie das verpflichtet ist, wie die Frau verpflichtet ist. Und du machst das jeden Monat, hat er gesagt. Das wird jeden Monat, wenn du deine Periode 6 oder 7 Tage bekommst, dann betest du die anderen 23 oder 24 Tage. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Das ist Rakdatu Shaitan, am Anfang, Rakdatu Shaitan. Das heißt, wenn du immer Blutung hast, natürliche Blutung hast, und du weißt nicht mehr, ob das Menstruation ist oder nicht, dann nimmst du hier deine Regelzeit. Und Regelzeit ist 6 oder 7 Tage. Dann hier in diesen 6 oder 7 Tage betest du nicht, fastest du nicht und du stoppst. Wenn du dann diese 6 Tage oder 7 Tage wie deine Regel hast, das bedeutet deine geregelte Zeit, dann wirst du dich und betest du und fastest du. Aber wenn du immer Blutung hast, was machst du? Hier, Barakallahu fikum, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihr, wenn du kannst, mach wie die anderen Frauen, wie das bei Frauen normal ist. Aber wenn du kannst und du hast immer natürliche Blutung, dann diese Tage stoppst du, betest du nicht, fastest du nicht. Aber in anderen Tagen, die du immer Blut hast, du wächst dich zum Mittaggebet. Du machst eine Waschung. Und du kannst, was tust du? Mittaggebet nicht am Anfang der Zeit beten, sondern schieben. Nachschieben. Bis vor Ende der Zeit. Angenommen, ich gebe Beispiel, der hat das nicht gesagt, aber ich erkläre es euch. Zum Beispiel, Duhr-Gebet ist zwischen 12 und 14 Uhr. Was macht sie? Die wäscht sich, angenommen, 13.30 Uhr. 13.30 Uhr. Die macht Waschung, das dauert 15 Minuten, 10 Minuten. Und dann betet sie. Zum Beispiel 45 betet sie. 5 Minuten, dann hat sie, wartet sie noch 5 Minuten, kommt Asr-Gebet. Dann betet sie auch Asr-Gebet. Und diese Art, das heißt Al-Jam' al-Suri, das ist scheinbar Zusammenschieben des Gebetes. Zusammenschieben des Gebetes, aber die hat nicht zwei Gebete zusammengeschoben. Weil jedes Gebet in der Zeit gebetet oder verrichtet worden ist. Und das machst du auch mit Maghrib-Gebet und Isha. Du verschiebst Maghrib ein bisschen und vor Ende der Zeit von Maghrib machst du Ghusl, betest du Maghrib und dann kommt Isha-Gebet. Anstatt dass du das lang nach hinten schiebst, dann betest du auch Isha damit. Und nochmal, das ist kein Zusammenschieben des normalen Gebetes, Barakallahu fikum. Und bezüglich Frühgebet machst du das. Wir haben gesagt, Al-Ghusl ist beliebt. Al-Ghusl, die Waschung, ist beliebt hier. Das wird das genug Wudu. Aber die andere Variante ist, was ist die andere Variante? Dass sie zu jedem Gebet in der Zeit eine, die macht Ghusl zum Beispiel, und dann, wenn sie ein Gebet betet, dann macht sie Wudu und betet sie jedes Gebet in seiner Zeit. Die braucht nicht nach vorne zu schieben, nach hinten zu schieben, die Gebete. Und der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, das ist die bessere Möglichkeit für mich, dass sie ein bisschen das Gebet nachschiebt und das andere Gebet vorschiebt. Ja, barakallahu fikum. Das ist in diesem Zusammenhang das Hadith von Hamna. Und der Prophet Muhammad s.a.w. hat ihr das beigebracht, salawatullahi وسلامه عليه damit sie das richtige Gebet barakallahu fikum richtig verrichtet. عليكم السلام. كم بقي الآن؟ الأذان يسس أذان هل الأذان؟ طيب في عندنا 5 دقائق. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة أو أم حبيبة نعم أو أم حبيب بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة، رواه مسلم، وفي رواية البخاري وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. عائشة بارك الله فيكم قالت أن أم حبيبة وهي بنت جحش، وهي أخت حمنة وأخت زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي إليه أن تسأله عن الدم، فقال أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، أي قبل استمرار جريان الدم. يعني كم أنت كنت لما يكون عليك دم الحيض، كم كنت تمكثي ما تصلي وتصومي؟ 5 أيام 7 أيام، فامكثي هذا، أمكثي ثم ماذا تفعلي؟ ثم اغتسلي. هنا غسل الخروج عن الحيض، وكانت تغتسل لكل صلاة، كما ذكرنا الاغتسال لكل صلاة أنه أمر مستحب. وسبحان الله فيه هذا يا أخوة أنه قد يكون مسألة يعني مسألة الحيض والاستحاضة فيها شيء من الوراثة، فيها شيء من الوراثة، هذا مني ليس من المؤلف رحمه الله تعالى. فسبحان الله يعني ثلاث يعني زينب رضوان الله عليها وحمنا رضوان الله عليها وأم حبيب أو أم حبيبة رضوان الله عليها ثلاث أخوات والكل كنا يعني مستحاضات رضوان الله عليهم. والحديث دليل على إرجاع المستحاضة إلى أحد المعرفات وهي ما أيام العادة أو صفة الدم كما ذكرنا بارك الله فيكم قبل قليل. فبأيها عرفت الحيض فعلت ثم اغتسلت وثم بارك الله فيكم توضأت لكل صلاة واغتسلت لكل صلاة. ومتى تظن زوال الحيض؟ تغتسل تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، وكما ذكرنا تجمع جمعا صوريا، تجمع جمعا صوريا. وهل تجمع بوضوء واحد للصلاتين أو لصلاة لكل صلاة؟ لم يعني في حالة الجمع الصوري هل لكل صلاة تتوضأ ولا تكتفي بوضوء واحد لصلاتين؟ مسكوت عنه، مسكوت عنه، ما عندنا فيه دليل، ما عندنا فيه دليل بارك الله فيكم. فذلك اختلف العلماء فيها، مسكوت عنه. ولكن في عند البخاري وتوضأ لكل صلاة، فلكل صلاة يعني لكل فرض ولا لكل سنة ولا لكل صلاة لكل صلاة تصليها؟ الله أعلم. فن عائشة رضوان الله عليها أخ ببليفة، بس أم حبيبة بنت أم حبيبة بنت جحش زي كامتم خفيدا محمد صلى الله عليه وسلم ونزي كلاكت دا فليسونك دا بلوتونك دس بلوتس باي إيه بلوتونك دا بروفيت زاكت إيه دو زولست نيشت بيتن أو دو كانست نيشت بيتن دو بلايبست سو لانجه في داينه بريوده وا Dann wäschst du dich und Habiba, sie hat für jedes Gebet Ghusl gemacht. Das bei Muslim. Bei Bukhari, dass der Prophet Muhammad s.a.w. ihr gesagt hat, وَتَوَضَّعِ لِكُلِّ صَالَةِ. Das bedeutet, mach Wudu für jedes Gebet. Barakallahu fikum Habiba oder Habib. Habiba, ihr Name und ihr Sohn hieß Habib. Habib oder Habiba, sie kam zum Propheten Muhammad s.a.w. und sie klagte, dass sie eine starke Blutung auch hat. Und übrigens Habib bin Jahsh, die ist die Schwester von Zainab bin Jahsh und die ist die Schwester von Hamna bin Jahsh. Die sind drei Schwestern. Und diese drei Schwestern, sie haben alle diese starke Blutung gehabt. Sie haben alle diese starke Blutung gehabt. Barakallahu fik. Das heißt, es gibt auch einen Faktor, Erbfaktor in diesem Zusammenhang, Barakallahu fikum. Weil die drei Schwestern, die haben das Gleiche. Die haben sehr starke Blutungen gehabt. Der Prophet hat den Propheten sallallahu alaihi wa sallam danach gefragt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat ihr erklärt. Der hat ihr das erklärt, wie schon erzählt worden ist. Ich habe das erzählt. Und zwar, was habe ich erzählt? Wie kann Ibrahim, ja Ibrahim, wie kann eine Frau ihre Periode bestimmen? Ja? Ja, wie? Und zweitens? Ha? Ob du liest im Unterricht? Das ist nicht gut, Barakallahu fik. Während im Unterricht das sowas anders macht. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte in diesem Zusammenhang, Subhanallah. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte in diesem Zusammenhang, du sollst das Gebet verlassen, du sollst das Gebet verlassen, solange du sollst das Gebet verlassen, solange du deine Periode, die Tage der Periode gehabt hast. Weil du jetzt nicht weißt, du hast immer Blut. Aber du sollst hier das bestimmen, dass du zum Beispiel deine Periode hast, durch erstmal die Zeit, was du immer gehabt hast, 6 Tage, 5 Tage, 4 Tage, oder durch, natürlich, Barakallahu fikum, Farbe des Blutes, durch Farbe des Blutes und Geruch vom Blut. Wenn du das weißt, dann wäschst du dich und dann machst du das normal, betest du und fastest du und so weiter, als eine Frau, die keine Menstruation hat. Und diese Habiba radhiyallahu anha, die hat dann für jedes Gebet Ghusl gemacht. Und wir haben schon erklärt bei Hadith Hamna, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihr diese scheinbare Zusammenschieben des Gebetes beigebracht hat. Soll sie für jedes Gebet aber, oder muss sie für jedes Gebet dann Wudu haben, oder kann sie das für zwei Gebete ein Wudu hat, wie wir schon gesagt haben. Die wartet mit dem Duhr-Gebet bis vor Ende der Zeit von Duhr und dann betet sie, dann wartet sie ein bisschen, bis Asr-Gebet eintrifft, dann betet sie Asr. Und sie macht das auch mit Maghrib. Sie schiebt Maghrib bis zum Ende des Gebetes, sie wartet und dann, barakallahu fikum, macht sie das andere. Deshalb, hier, was ist jetzt dazwischen? Sollte sie Wudu nehmen oder nicht? Die Gelehrten haben unterschiedliche Aussagen getroffen. Manche sagen, sie sollte für jedes Gebet neues Wudu nehmen. Die anderen sagen, ein Wudu für diese zwei Gebete, wenn sie diese scheinbare Zusammenschiebung des Gebetes macht. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Salli lahum ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Das ist barakallahu fikum. Yani, حتى نختصر المسألة كلها بارك الله فيكم بكلمات قليلات حتى نختصر المسألة جزاكم الله خيرا. المرأة إذا المرأة اللي تحيض حيض عادي ودائما ما عندها مشاكل أخرى فهي ما عندها مشكلة. المرأة الأخرى هي التي تحيض ولكن يا أخو أحيانا يأتيها دم في غير عادتها وفي غير وقتها ويجري عندها الدم دائما، فهذه بارك الله فيكم ترجع إلى لون الدم وإلى أيام عادتها حتى تحدد ذلك، وتغتسل لكل صلاة استحبابا ولا بأس لها بالجمع السوري، ولا بأس لها بالجمع السوري أن تؤخر وقت الصلاة إلى قبل دخول الصلاة الأخرى، مو تدخل وتصلي الصلاتين وتغتسل استحبابا 3 مرات. والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. أنا تزمن Fassung für das Ganze, was wir gesagt haben. Es gibt eine Frau, die ihre Menstruation hat und die hat das an bestimmten Tagen und sie hat keine Probleme mit Blutungen. Aber eine andere Frau, die hat Probleme mit Blutungen. Die hat manchmal natürliche Blutung. Wie sollte sie das machen? Entweder durch Farbe und Geruch des Blutes oder durch ihre Tage oder durch ihre Regel, die sie immer gehabt hat. Wenn eine Frau Blutung hat, die nicht Periodenblutung ist, dann was macht diese Frau? Diese Frau, barakallahu fikum, wartet ihre Tage und dann wäscht sie sich und sie sollte sich für jedes Gebet, sie muss für jedes Gebet Wudu machen und sie sollte oder sie kann Ghusl 3-mal machen und sie kann auch ein Gebet bis zu Ende der Zeit warten. Das bedeutet, die Zeit von dem anderen Gebet ist noch nicht eingetroffen. Sie wartet damit, sie betet das erste Gebet und dann wartet sie ein bisschen, bis die Zeit von dem zweiten Gebet eingetroffen ist, dann könnte sie das zweite Gebet verrichten. Außer natürlich Frühgebet, weil das nur eine Zeit hat. Das ist alles, was wir heute erklärt haben. Wenn man das verstanden hat, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aber das war durch diese Beweise. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu إليك والحمد لله رب العالمين. واحد كما ذكرنا بارك الله فيكم، لا تنسوا صلاة الصبح إن شاء الله اعتبارا من الغد على الساعة 4:15 بإذن تعالى. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. ما يرفع الأيدي بعد الأذان للدعاء. صلاة الصبح بارك الله فيكم بعد اعتبارا من الغد الساعة 4:15، وثم بارك الله فيكم اعتبارا من الغد صلاة الدرس يكون الساعة 8:30 بإذن تعالى، ونتابع صلاة المغرب، نصل المغرب وثم نتابع إن شاء الله في الدرس. بارك الله فيكم. أب موغن إن شاء الله بيتم في فريق بيتي عند موشي في أوى 15 في أوى 15 بيتم في فريق بيت ون أب موغن بارك الله فيكم دي أنترغيت فنكت 20:30 أن 20:30 بإذن تعالى أن ون دات فيشن بيتم في مغرب ون دامت في أم بيشن تسايت هابن. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. Don't hate gesprochen. Und wenn man Fragen zu diesem Thema hat, dann bitte schön. Wenn man alles verstanden hat, dann bin ich sehr froh. Was ich nicht glaube, aber dann bin ich sehr froh, dass man alles verstanden hat. Habt ihr alles verstanden? Oder sagen wir, habt ihr 30% verstanden davon, was erzählt worden ist? 30%. Nur 4. Und die anderen? Die anderen, Barakallahu fiikum. إياك نعبد وإياك نستعين. Ja, wenn erstmal reingekommen, das ist was anderes, aber allgemein haben wir gesagt. Allgemein. Allgemein habt ihr diejenigen, die vorhin da waren. Alhamdulillah. الرحمن الرحيم. Kleine Zusammenfassung haben wir gemacht heute. Noch kleiner? Okay, kein Problem. Kein Problem. Noch kleineres, als was wir klein gemacht haben? Noch kleineres als was wir klein gemacht haben? Fehlgeschlagen. Fehlgeschlagen. Fehlgeschlagen. Fehlgeschlagen. Fehlgeschlagen. Sehr schön. Allahumma barak, 100% verstanden. Unser Thema war heute Barakallahu fikum. Wir haben Hadithe von Barakallahu fikum, Fatima bint Abi Hubeish und Hamna bint Jahsh und Asma bint Umays und Habiba bint Jahsh. Vier Gefährtinnen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die haben erzählt bezüglich Istihada und Haid. Haid ist Zustand der Menstruation. Istihada ist die Blutung, die natürliche Blutung einer Frau, die immer bekommt. Wie kann sie unterscheiden, wenn sie immer blutet? Wie kann sie unterscheiden, ob sie ihr Haid hat oder die natürliche Blutung hat? Und wie sollte sie das machen? Das haben wir heute besprochen. Barakallahu fikum. Das heißt, eine Frau, die zum Beispiel immer Blutung hat, dann sollte sie entweder die Tage, ihre Regelperiode hier bestimmen, und dann bleibt sie diese Tage, wenn sie denkt, dass sie Haid hat, ihre Zeit, und dann die anderen Tage betet sie normal und so weiter, aber mit dreimal Waschung beliebt und mit Wudu zu jedem Gebet. Oder die bemerkt sich natürlich auch die Farbe des Blutes und Geruch des Blutes, und dann kann sie bestimmen, wann sie ihre Periode hat. Dann macht sie eine Waschung für ihre, natürlich für ihre Sauberkeit und dann für ihre Reinheit. Und dann, wenn sie noch Blut hat, dann sozusagen macht sie dreimal Waschung, und ich kann ein Gebet vorschieben und ein Gebet nachschieben. Das heißt, die wartet, passt auf, ich habe das Beispiel gegeben. Sie hat zum Beispiel Dhuhr gebetet, wir haben das zwischen 12 und 14 Uhr. Zwischen 12 und 14 Uhr. Dann, was macht sie in diesem Zusammenhang? Sie macht Wudu zum Beispiel 13.30 Uhr. Oder sie macht Waschung 13.30 Uhr. Und dann betet sie 13.40 Uhr oder 45 Uhr. Sagen mal 5 Minuten oder 3.40 Uhr, 10 Minuten, 13.50 Uhr. Dann bleibt Barakallahu fikum noch 10 Minuten für Asr, für Nachmittagsgebet. Sie wartet und dann 14 Uhr betet sie Asr-Gebet. Das ist sozusagen Al-Jum'u al-Suri, das ist scheinbare Zusammenschiebung zweier Gebete. Ja, Klammer mit bitte. Und Salam alaikum wa barakatuh. Das war unser Thema für heute, barakallahu fikum. Allgemein. Ja? Und jetzt kommen wir zu Fragen zum Thema erstmal. Ich suche die Fragen, die zum Thema sind. Ich suche die Fragen, die zum Thema sind. Zeit des Gebetes, Religion, Chronik, Salam, Unterricht, Übung. Hier haben wir nicht. Und bei der anderen Fragen. Okay. Hier. Dass die zweite Art der menstruierenden Frau dreimal Wudu nehmen muss am Tag bei normaler Blutung, keine Periode. Und es wäre beliebt zu jedem Gebet, wie ist das genau gemeint? Einmal zu Fajr, dann zu Duhr, Asr und einmal Maghrib, Isha. Ist das so gemeint, dass sie zu diesen Zeiten die Fajr, Duhr, Asr, Maghrib und Isha nehmen muss, auch wenn sie Wudu nicht verliert und zu jedem Gebet beliebt, auch wenn sie noch die Waschung hat? Barakallahu fik. Das heißt, Barakallahu fikum, es ist beliebt für eine Frau, die Barakallahu fikum natürliche Blutung hat, pass auf, natürliche Blutung hat, in der Zeit, dass sie keine Periode hat. Wenn sie das bestimmt, was macht diese Frau? Die kann sich waschen. Die kann sich waschen, zum Beispiel zum Duhr-Gebet. Und dann betet sie Duhr-Gebet. Und zum Asr-Gebet kann sie sich, meine ich, ganz Körperwaschung, Ghusl machen. Und zum Asr-Gebet macht sie normales Wudu. Also sie sollte zu jedem Gebet Wudu machen. Sie sollte zu jedem Gebet Wudu machen. Aber bei der Erklärung, Barakallahu fikum, von Hamna, von Hadith von Hamna, Radwallahu alayha, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ihr, du machst eine Waschung und du wartest bis Ende der Zeit des Durgebetes, bevor Durgebet zu Ende ist. Bevor Durgebet zu Ende ist. Und dann kommt Asr, dann betest du Asr. Und hier hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht genau gesagt, ob sie jetzt nochmal Wudu für Asr macht oder sie kann mit dem gleichen Wudu oder mit dem gleichen Körperwaschung, Ganzkörperwaschung beten. Und die Gelehrten, manche sagen so, andere sagen so. Mindestens ist es beliebt für sie, dass sie nochmal Wudu macht. Deshalb empfehlungswert wäre, dass sie erstmal Wudu für das erste Gebet macht, als Pflicht und, oder Rüssel. Und für das zweite Gebet macht sie mindestens Wudu, weil es im Islam so ist, wenn du auch Wudu hast, wenn du auch deine rituelle Waschung für das Gebet hast, dann kannst du nochmal Wudu machen, kein Problem. Schau mal mit, bitte. Ich hoffe, dass die Frage, dass die Antwort, Barakallahu fikum, klar ist. Wenn nicht, dann fünf tippen. Wenn nicht, dann fünf tippen. Barakallahu fikum. Die Antwort war klar für die Frage. Können die Brüder und Schwestern hören? Die Antwort war klar. Okay. Barakallahu fikum, die Brüder und Schwestern, die im Raum sind, die heben die Hand bitte. Die Brüder und Schwestern, die im Raum sind und die hören, die heben die Hand. Jeder, der im Raum ist und der hört den Unterricht, hebt die Hand. Nur einmal Hand heben, dass wir wissen, wer da ist und wer nicht. Es gibt hier Reishand. Schaust du unten? Reishand. Ich möchte nur wissen, wer drin ist. wer hört und wer nicht. Das wird die anderen, die sind nur namentlich da. MashaAllah, wir haben sehr viel, die namentlich da sind. Jeder im Raum ist Barakallahu Fikum und der den Unterricht zuhört. Heb die Hand. Ja, okay. Jeder, der im Unterricht ist, ja, vielleicht, inshallah. Lasst alle die Hände, barakallahu fikum, gehoben. Nochmal, jeder, der im Unterricht ist und der hört mit und der macht mit, hebt die Hand, barakallahu fikum. Wir haben 17 Leute, die haben die Hände nicht gehoben. 17. Und wie viel sind wir? Gucken wir. Sind 60. Subhanallah. Okay. Von diesen 43 Leuten, habt ihr die Antwort für die letzte Frage gehört? Schau, habt ihr die Antwort gehört? Ja. Wer hat die Antwort nicht verstanden? Okay, nochmal. Wenn eine Frau ihre Blutung hat, nochmal, erkläre ich. Wenn eine Frau ihre Blutung hat, es gibt bei uns eine Frau, schaut mal, die Arten von Frauen, barakallahu fikum. Es gibt Frauen, die keine Blutung haben. Diese Frauen, wenn sie bestimmtes Alter zum Beispiel erreichen und die haben keine Blutung, natürlich, es gibt entweder junge Frauen, die haben keine Blutung und die sind, barakallahu fikum, befreit von diesen Erklärungen. Ja? Es gibt andere, barakallahu fikum, die vielleicht, barakallahu fikum, eine Zeit erreicht haben und sie haben keine Periode mehr. Oder es gibt dann Frauen, die ihre Periode haben, aber durch Hormonschwankungen oder durch gesundheitliche Probleme keine Blutung haben. Zum Beispiel nach Schwangerschaft, bei Stillen und so weiter. Dann, barakallahu fikum, haben wir normale Frauen, die ihre Periode haben. Und von diesen normalen Frauen reden wir. Und zwar, entweder haben sie geregelte Menstruation, das wird geregelte Regel sozusagen, Zyklus, oder, barakallahu fikum, oder, jazakumullah khairan, oder haben wir Frauen, die ihre Periode nicht geregelt ist. Das heißt, sie haben ab und zu Blut und manchmal. Und haben wir dann bei Frauen allgemein, dass die Frauen natürliche Blutung noch haben. Wir haben heute gesprochen von dieser natürlichen Blutung. Wenn die Frau ihre natürliche Blutung hat und sich kann nicht mehr bestimmen, wann sie oder ob sie Periode hat oder Periodenblut hat oder nicht. Was soll sie tun? Sie kann entweder ihre Regel bestimmend, das heißt, normalerweise bekommen sie ihre Regel je 28 Tage, 4 Tage. Dann nehmen sie diese 4 Tage und die anderen 24 Tage macht sie ganz normal. Aber was, wie betet sie hier? Die wäscht sich nach diesen 4 Tagen, dass sie denkt, sie hat ihre Periode zu Ende. Wie kann sie das bestimmen? Entweder durch ihre Tage oder durch Blutfarbe und Blutgeruch. Wenn das stinkend ist, oder wenn das stinkt, Entschuldigung, und wenn sie stinkt oder wenn sie wenn das Blut, Entschuldigung, stinkt, und wenn das schwarz-rot ist, das wird dunkelrot ist, dann weiß sie, dass es von Barakallahu Fikum, das ist Periodenblut. Dann wartet sie diese 4 Tage und dann die anderen Tage betet sie normal. Aber wie? Sie macht eine Waschung für Frühgebet und gebetet. Diese Waschung bei Gelehrten ist bei manchen Gelehrten Pflicht, bei anderen Gelehrten beliebt. Und Allah Alam ist beliebt. Es genügt auch Wudu. Es genügt auch Wudu. Sie macht Wudu und gebetet. Und sie macht Waschung und gebetet. Dann für Duhr-Gebet und Asr-Gebet, Maghrib-Gebet, Isha-Gebet, wie macht sie das? Für Duhr-Gebet, die kann Wudu machen oder die kann Waschung machen. Und dann betet sie Duhr-Gebet normal. Die kann für Asr-Gebet auch normal Waschung oder Wudu machen. Für Maghrib normal und für Isha normal. Das ist eine Variante. Die andere Variante ist, sie macht eine Waschung. Und dann, Ghusl, das wird ganz Körperwaschung. Ja? Sie schiebt hier das Gebet nach. Das bedeutet, angenommen, Duhr-Gebet ist um 12, fängt das an und 14 Uhr endet die Zeit. Die schiebt das ein bisschen nach. Das bedeutet, sie macht Ghusl oder Wudu zum Beispiel 13.30 Uhr oder 13.20 Uhr und sie wartet ein bisschen, dann betet sie Duhr-Gebet, bis dann wartet sie ein bisschen, ein paar Minuten, dann trifft die Zeit von Asr ein, dann betet sie Asr. Und dann macht sie bei Maghrib und Isha das gleiche. Zur Zeit von Maghrib schiebt sie ein bisschen und dann betet sie erstmal Maghrib und dann Isha. Und das ist die Variante, die der Prophet Muhammad s.a.w. empfohlen hat. Jetzt die Frage ist hier, von der Schwester vielleicht, was macht sie, was macht sie zwischen diesen beiden, zwischen diesen Zeiten? Das bedeutet jetzt, sie hat Duhr-Gebet gebetet und sie wartet diese 10 oder Viertelstunde auf Asr-Gebet. Was macht sie hier? Macht sie für Asr-Gebet nochmal Wudu oder Waschung? Oder nimmt sie, das wird, lässt sie das gleiche Wudu, was sie gemacht hat? Es gibt keine klare, es gibt keinen klaren Beweis hier drin. Aber es gibt bei Al-Bukhari, وَتَوَضَّئِ لِكُلِّ صَلَاةٍ. Das bedeutet, mach Wudu für jedes Gebet. Aber vielleicht will sie Sunna beten. Soll sie auch für Sunna beten Wudu machen? Natürlich, die Gelehrten sagen nein. Deshalb gibt es Ikhtilaf. Gibt es Ikhtilaf. Wenn sie das am besten machen möchte, dann macht sie so. Die macht Wudu für jedes Gebet. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ich hoffe, dass jetzt die Frage verstanden worden ist. Das war unser Unterricht von heute. Allgemein. Ja? Hat man jetzt die Frage verstanden? Jeder, der da ist im Raum, derjenige, der im Raum ist und der hört, der, barakallahu fikum, hebt die Hand. Jeder, der im Raum ist und der den Unterricht hört oder die Antwort hört, hebt die Hand. Ja? Damit wir bestimmen, wie viele Leute da sind und wie viele nicht. Und ich hoffe, dass, ich meine, wenn jemand eine Frage jetzt gestellt hat von den Brüdern und Schwestern, die jetzt nicht hören, ja, wie soll diese Person seine Antwort bekommen? Oder wie soll diese Person ihre Antwort bekommen? Wie? Und dann kommt man nochmal und er sagt, ja, ich habe eine Frage, Abul Hussein. Wieso hast du meine Frage nicht beantwortet? Ja, weil du nicht da warst. Und dann kommt dieselbe Frage. Dann antworte ich nochmal, die Person ist nochmal nicht da. Dann kommt die Frage nochmal und dann kommt die Frage morgen und dann kommt die Frage übermorgen und übermorgen und jeden Tag haben wir die gleiche Frage. Wie einmal habe ich eine Frage jeden Tag zweimal bekommen. Eine Woche lang, jeden Tag die gleiche Frage. Da habe ich gesagt, ich habe das gestern doch beantwortet. Ja, ich war nicht da. Können Sie bitte wiederholen? Dann wiederhole ich. Dann sagt man, ja, es tut mir leid, ich habe nicht gehört, weil, kannst du wiederholen und sowas? Ich wiederhole, kein Problem, aber nicht in dieser Art und Weise. Wenn man eine Frage stellt, dann sollte man auch ein bisschen warten. Barakallahu fikum. Bye. Gucken wir erstmal die Fragen zum Thema. Ich habe gehört, eine Frau, die Haid hat, das wird Periode hat oder menstruierend ist, darf den Koran berühren. Stimmt das? Ja, das stimmt. Das stimmt. Eine menstruierende Frau darf den Koran berühren. Es gibt natürlich unterschiedliche Aussagen von Gelehrten, aber inshallah sie darf. Ich kannte bislang nur die Meinung, dass eine Frau in diesem Zustand unrein ist. Die Frau ist niemals unrein. Die Frau Haid ist unrein, das wird Blut ist unrein. Aber die Frau, die muslimische Frau ist immer rein. Und somit nicht beten darf. Ja, sie darf nicht beten, aber das heißt, das heißt nicht, dass sie den Koran nicht berühren darf. Sie darf auch nicht fasten. Das stimmt. Wenn die Frau ihre Periode hat, dann darf sie nicht beten, nicht fasten. Und da hat sie gehört, dass sie auch den Koran nicht berühren darf. Dafür muss sie ihre rituelle Waschung haben. Gibt es Beweise dafür? Nein. Wo ist Beweis, dass sie ihre rituelle Waschung haben sollte? Ja? Das ist Barakallahu fikum. Es gibt keinen klaren Beweis, dass die Frau ihre Hände oder ihre, dass sie unbedingt Waschung, das wird rituelle Waschung, Wudu haben muss, oder der Mann für Koran lesen. Wo ist der Beweis? Ja, eine Frau darf den Koran anfassen, wenn sie auch ihre Regel hat. Weil es keinen Beweis gibt, dass sie das nicht machen darf. Oder besser gesagt, weil es keinen klaren, eindeutigen Beweis dafür gibt. Authentischen. Ja? Weil wir keinen klaren, authentischen Beweis haben. Es gibt natürlich nochmal, nicht dass man falsch versteht, es gibt eine andere Aussage von Gelehrten, es gibt eine andere Meinung von Gelehrten, von vielen Gelehrten, die sagen, wenn die Frau menstruierend ist, wenn der Mann in Janaba-Zustand ist oder die Frau, wenn sie kein Wudu haben, dann dürfen sie den Koran nicht berühren. Es gibt das. Ja? Es gibt das. Aber es gibt auch die Aussage von vielen Gelehrten, die sagen, ja, sie darf das berühren. Und deshalb, wenn du jetzt jemanden hörst, der sagt dir, sie darf nicht, dann sagst du, okay, es gibt diese Meinung, aber ich vertrete die andere Aussage. Wenn man sagt, wo ist deine Beweise, dann sagen wir ihm, Moment, darf der Muslim allgemein Koran lesen? Darf der Muslim Koran lesen? Der sagt, ja. Dann sagst du ihm, wenn du sagst, sie darf nicht als Frau, dann musst du den Beweis holen, nicht wir. Wenn er dir sagt, la yamassuhu illa al-mutahharun, dann sagst du ihm, was ist die richtige Aussage bezüglich Erklärung dieser Eier? Die richtige Aussage ist, dass hier al-mutahharun, das bedeutet, es wird nur von den Gereinigten angefasst. Was ist diese Gereinigten? Die sind die Engel. Die sind die Engel. Barakallahu fikum. Und das sagt Ibn Abbas und das sagen andere Gelehrten. Und das ist die richtige Aussage. Und wenn man auch das sieht im Koran, der richtig liest, da sagt man, fi kitab, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, fi kitab maknun, la masul al-mutahhar. In geschützten Barakallahu fikum Buch oder in den bewahrten Buch. Und nur die Reinigen oder die gereinigt sind, dürfen ihn berühren. Die sind die Engel. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Auf jeden Fall, wenn man sagt, nein, aber es gibt eine andere Meinung, dann sagst du, okay, aber ich vertrete die andere Aussage. Wir suchen nach Beweisen in diesem Zusammenhang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Gibt es Beweise, dass man Koran zum Beispiel rezitieren könnte, wenn man Junub ist oder wenn man Ha'ad ist? Ja. Ja. Eine Frage bitte. Du hast deine Periode und du hast ein Auto und du willst dein Auto fahren, ja? Wir sagen, man darf, die Frau darf Auto fahren. Die Frau darf Auto fahren, mit Sicherheit, ohne Zweifel. Aber dass in manchen Ländern die Frau nicht Auto, dass das in manchen Ländern die Frau kein Auto fahren darf, das hat etwas mit dem Land zu tun. Und das hat nicht mit der Religion an sich zu tun. Und das sagen auch die Gelehrten dort. Und sie haben ihre, sozusagen, Meinung zu der Sache. Aber auf jeden Fall, allgemein, wenn die Frau ein Auto fahren will und sie hat ihre Menstruation, sie ist menstruierend, was sagt sie, wenn sie das Auto, Barakallahu fikum, wenn die ins Auto einsteigt und sie will fahren, was sagt sie? Oder wenn sie Kamel hat oder wenn sie fährt, Bismillah, und dann, was sagt man? Bismillah, und dann nicht Gas geben, Vorgas geben. Es gibt ein Bittgebet doch. Ah, Subhanalladhi سخر لنا هذا سبحان الذي مش سفر سخر لنا هذا يا اوكي ist das eine Ayah vom Koran? Darf sie das sagen? Darf sie das sagen? Wenn man sagt, wenn die Frau ihre Menstruation hat, sie darf keinen Koran lesen, denn hier, sie hat doch ein Ayah vom Koran gesagt. Und wenn man sagt, sie darf die Moschee nicht betreten, wo war Aisha, als der Prophet Muhammad s.a.w. ihr gesagt hat, tu alles, was ein Pilger macht, außer dass du Tawaf machst. Wo war sie? War sie in der Moschee oder außerhalb? Ich denke in der Moschee, oder? Und was macht ein Hajj? Was macht ein Hajj? Ein Pilger, was macht er normalerweise? Der liest viel Koran, der sitzt in Haram. Das sind, Barakallahu fikum, nur ein paar Sachen, die ich erwähne. Dazu, Barakallahu fikum, es gibt eigentlich klaren, in diesem Zusammenhang, klare Sache, dass man in allen Zuständen Allah subhanahu wa ta'ala erwähnen kann. Außer, was mit Beweis ist. Und es gibt keinen klaren Beweis diesbezüglich. Wallahu ta'ala ala. Auf jeden Fall nochmal, nur etwas, was sehr wichtig ist für mich. Wenn jemand sagt, nein, sie darf nicht, sie darf nicht, sie darf nicht, dann sagst du, okay, das wissen wir. Es gibt diese Meinung und die Gelehrten haben unterschiedliche Aussagen. Muss man von jedem Gebet wissen, machen, wenn man länger als 7 Tage die Menstruation noch hat? Kleinen Moment. Wenn die Frau ihre Menstruation hat, dann darf sie nicht beten. Das heißt keine Menstruation in diesem Zusammenhang. Das ist eine Blutung, eine natürliche Blutung dann. Wenn sie ihre Periode gehabt hat und dann hat sie natürliche Blutung, dann ja. Jeder, der im Raum ist und der zuhört, der hebt die Hand. Jeder, der im Raum ist und der zuhört, hebt die Hand. Ich will nur bestimmen, wer nicht im Raum ist. Subhanallah. Taib. Nein, nicht ein Tipp. Die Hand heben. Passt auf. Wenn die Frau ihre Menstruation hat, sie darf sowieso nicht beten. und sie darf nicht fasten und sowas. Die Sache war anders. Die Sache war bei natürlicher Blutung. Wenn das lang ist, dann sollte sie, kann sie für jedes Gebet Ghusl machen, aber sie sollte für jedes Gebet mit Sicherheit, sie muss Wudu nehmen. Durch Chemotherapie bekomme ich seit 2 Jahren keine Monatsregel. Ich bete immer komplett und faste immer komplett. Ist das richtig? Oder muss ich irgendwas anderes machen? Jazakallah khairan. Wa iyyakum. Wenn du überhaupt keine Blutung hast, wenn du überhaupt keine Blutung hast durch Chemotherapie, dann betest du voll und fastest du voll. Du bist wie eine Frau zum Beispiel, die keine Periode mehr hat. Früher Periode gehabt hat und die später dann keine Periode mehr hat, dann fastet sie voll und betet sie voll. Solange du keine Blutung hast, dann betest du voll, fastest du voll. Du machst das richtig. Ich habe eine Frage bezüglich der Blutung. Nach einer Fehlgeburt, wenn das Blut, was nicht heilt ist, noch rauskommt, bete ich ganz normal und mache vor jedem Gebet Wudu. Wie sieht das mit dem Geschlechtsverkehr aus? Darf man das ausüben oder nicht? Die Ärztin hat gesagt, circa 10 Tage darf man keinen Geschlechtsverkehr haben, wegen der Entzündungsgefahr. Barakallahu fikum, assalamu alaikum. Barakallahu fikum, die Sache ist so, wenn eine Frau was ist nein? Kann man nicht hören? Kann man nicht hören? Ja, dann warum schreibt man nein? Oder war das eine Antwort? War das eine Antwort? Nein? Ah, Antwort. MashaAllah. Al-Shafi'i sagte, Barakallahu fikum, Al-Shafi'i sagte, darf nicht nur der Sheikh, aber ich sage nur etwas und dann mache ich weiter, Barakallahu fikum, bezüglich dieser Frage. Al-Shafi'i sagte, und da sollte man das verinnerlichen, Al-Shafi'i sagte, wenn ein Lehrer oder ein Sheikh eine Frage gestellt, wenn jemand dem Sheikh eine Frage gestellt hat oder dem Gelehrten oder dem Lehrer und einer von den Leuten, die dabei sind, eine Antwort gibt, dann heißt das etwas. Entweder diese Person will angeben und er will den anderen zeigen, ich habe Ahnung und hier ist die Antwort. Oder der will zeigen, dass der Scheich keine Ahnung hat. Das sagt der Schafi'i. Oder Barakallahu fikum, von mir sage ich, lieber von mir sage ich nicht. Ich sage nur von der Schafi'i, was er gesagt hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Schwester, wenn man eine Fehlgeburt gehabt hat, dann muss man warten, bis Blutung zu Ende ist. Und solange die Blutung nicht zu Ende ist, dann darfst du weder beten noch fasten. Und noch Geschlechtsverkehr mit deinem Mann haben. Bis du keine Blutung mehr hast. Wenn du keine Blutung mehr hast, dann machst du eine Ganzkörperwaschung, Ghusl, und dann Barakallahu fiki, kannst du beten und fasten und so weiter. Maximal kann das 40 Tage dauern. Nach 40 Tagen dann sowieso. Wenn du noch Blutung hast, dann bist du Mustahaba. dann bist du Mustahaba. Das wird du bist von diesen Frauen, die immer Blutung haben. Ja, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Nochmal, diejenigen, die zuhören und die mitmachen im Raum, die heben die Hand. Wenn jemand mitmacht und zuhört, dann hebt man die Hand. Dass wir wissen, wer dabei ist und wer nicht. Okay. Taib. Alhamdulillah. Was bedeutet Rakdatu Shaitan? Auch Rakdatu Shaitan. Rakdatu Shaitan oder Rakdatu Shaitan. Das bedeutet wie ein Schlag oder Bewegung durch den Shaitan. Und wenn die Frau ein Baby hat und zum Beispiel sie hat wie Fehlgeburt, das heißt Rakaba in ihrer, das wird die hat das abgetrieben. Ja? Wie schlagen. Das heißt, der Shaitan, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, der Gefährten, als sie ihn gefragt hat, bezüglich ihre Stihada, das wird ihre natürliche Blutung, der hat ihr gesagt, Rakdatu innama hiya Rakdatu Shaitan. Das bedeutet, das ist sozusagen ein Schlag von Shaitan. Und die Gelehrten haben gesagt, entweder, das heißt, der Shaitan flüstert ein, indem sie nicht mehr richtig betet und nicht mehr richtig weiß, ob sie rein ist oder nicht, ob sie ihre Periode hat oder nicht. Zweitens, die sagen, das ist ein Gefäß, was platzt durch den Shaitan. Oder durch eine Flüsterung, dass er ihr sagt, das ist deine Periode. Oder wirklich, das ist ein Schlag von Shaitan. Bezüglich dieses Gefäßes oder Blutgefäßes. Und deshalb macht sie das. Bei natürlicher Blutung. Allahu A'lam. Ist es normal, wenn die braune Flüssigkeit mehr als 4 Tage nach der normalen Regelblutung andauert? Barakallahu fikum. Es gibt ein klares Hadith von Atiyah radhiyallahu anha, die hat gesagt, kunna la na'uddu al-kadrata aw al-kudrata ba'da al-haydi shay'an. Das bedeutet, wenn du deine Periode zu Ende hast und du hast keine Blutung mehr, und es gibt aber diese braune Flüssigkeit, dann ist das gar nicht. As-Sufra wal al-Humra wal al-Kadra, nach der Blutung, nach der Menstruation, wird nicht angezählt. Nach deiner Zeit. Das heißt, angenommen, du hast 6 Tage. Du hast 6 Tage Periode. Du hast 6 Tage Periode. Nach diesen 6 Tagen, wenn du etwas hast, zum Beispiel gelbliches, bräunliches, es ist kein Problem. Das wollten wir heute erklären, aber leider die Zeit war zu Ende. Wenn man nach dem Wochenbett immer noch Ausfluss hat, der durchsichtig ist, wie muss ich mich waschen? Wie lange hast du gewartet? Wie lange hast du gewartet? Hast du gewartet 40 Tage nach der Entbindung? Hast du 40 Tage nach der Entbindung gewartet? Wenn ja, pass auf, wenn ja, dann, und du hast noch Blut, dann musst du hier gucken, ob dieses Blut stinkt und ob das schwarz-rot ist, dunkelrot ist. Wenn ja, dann kann es heißen, dass du sofort nach deinem Wochenbett sofort deine Periode bekommen hast. Wenn das sozusagen die Zeichen sind von Periode und du kennst deine Periode, dann wartest du die Tage nochmal von Periode. Das heißt, angenommen, du hast 40 Tage gewartet und du hast Blut. Dann 41. Tag, du hast noch Blut, du guckst Blut, du sagst, das stinkt. Und das ist sozusagen dunkelrot. Dann wartest du. Wie lange hast du normalerweise Periode? Angenommen, 5 Tage. Dann wartest du 5 Tage. Nach 5 Tagen guckst du nochmal. dann siehst du, das Blut ist rot. Das stinkt nicht. Oder es gibt kein Blut mehr. Das war deine Periode. Ja? Wenn das nicht die Periode, wenn die Periode zu Ende ist, dann und du hast noch Blut, das wird noch Blut hast du, dann hier, du bist Mustahaba. Das bedeutet, du machst die Regeln, was wir gesagt haben für eine Frau, die eine natürliche Blutung hat. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Wie ist das mit der Blutung nach der Schwangerschaft? Soll die Frau auch ganz normal fasten und beten oder nicht? Natürlich nicht. Welche Blutung meinst du? Wochenbett? Wenn du Wochenbett meinst, natürlich nicht. Du darfst nicht beten, weder beten noch fasten. Du darfst auch keinen Geschlechtsverkehr haben, wenn du meinst diese Wochenbettblutung. Aber wenn du etwas anderes meinst, dass du hast nach der Schwangerschaft, nach dem Wochenbett Blutung, dann, ja, dann gelten die Regeln, die wir die ganze Zeit erklären oder erklärt haben. Bezüglich Hadith von Aisha radiallahu alaiha. Die Frau, die sich beim Propheten sallallahu alaihi wasallam beschwert hat und sallallahu alaihi wasallam ihr sagte, dass sie ihre normale Regel abwarten soll, wenn es eine normale Blutung ist und nicht die Tage, soll sie einmal Rüssel nehmen und das reicht dann, wenn sie nur Wudu nimmt, wegen dem Hadith, dass Habiba zu jedem Gebet Rüssel genommen hat. Natürlich, passt auf, wenn eine Frau ihre Regel hat und dann hat sie eine Dauerblutung, nach der Regel auch, dann bestimmt sie ihre Regel und die Zeiten von Regeln und dann nach dieser Zeit von Regeln, die macht eine Waschung, weil die sozusagen Waschung für die Regel gemacht hat. Und dann für die anderen Gebete, die danach kommen, das ist beliebt, sich zu waschen und sie muss für jedes Gebet Wudu machen. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kleinen Moment, ich gucke, ob wir noch zum Thema was haben. Muss eine Frau nach der Periode dann, nach dem Rüssel, ein- oder dreimal Wudu machen? Nach dem Rüssel, nach der Periode? Sie braucht gar nichts zu machen. Wenn ihr Blut zu Ende ist, dann macht sie nicht. Die betet normal. Unser Thema war bei der natürlichen Blutung, diese Dauerblutung, nicht die Regelblutung. Die Regelblutung ist was anderes. Bist du auf das Thema, das ist eine Frage, möchte ich gerne. Man will den Unterschied wissen. Es wissen den Rüssel der Periode und dem Rüssel nach Geschlechtsverkehr. Es gibt bei manchen Gelehrten nur, die sagen, Rüssel von Periode bei einer Frau. Natürlich, Barakallahu fikum, hat Unterschied, nur einen einzigen Unterschied zu Rüssel von Geschlechtsverkehr. Bei der Frau jetzt, nicht Geschlechtsverkehr für den Mann, ist was anderes. Die Frau braucht ihre Haare nicht aufzubinden. Die braucht ihre Haare nicht aufzubinden. Ja. Darf eine Frau mit ihren Tagen in die Moschee gehen oder die Moschee betreten? Ja. Sie darf, inshallah, bei der stärkeren Aussage, der bekanntesten Aussagen der Gelehrten. Ja? Es gibt zwei Aussagen von Gelehrten, die sehr bekannt sind. Eine Aussage sagt, die Frau darf die Moschee nicht betreten, wenn sie ihre Menstruation hat oder wenn ihre Tage hat. Und die andere besagt, ja, sie kann und sie darf. Und Allahu alam, sie darf. Beweis dafür, es gab eine Frau, die in der Moschee gelebt hat zur Zeit von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und diese Frau hat bestimmt Blutung gehabt, oder? Sie lebte dort, sie hat dort geschlafen und alles in der Moschee. soll man Wudu machen vor dem Schlafen gehen, auch wenn man seine Periode hat? Wenn du willst, kein Problem. Wenn du willst, dann kannst du sozusagen vor dem Schlafen Wudu nehmen. Du kannst, du sollst nicht, du musst nicht. Ja? Das waren jetzt alle Fragen, inshallah. Moment, ich gucke hier. Okay, jetzt kommen wir zu allgemeinen Fragen. Barakallahu fikum. Zu allgemeinen Fragen kommen wir, inshallah. Ich denke, alle Fragen, die zum Thema waren, die sind. Ah ne, es gibt noch eine Frage zum Thema. Was ist, wenn man die Periode total unregelmäßig kriegt, sprich alle 3 Monate? Da muss diese Schwester, wenn sie die Periode unregelmäßig bekommt, die muss natürlich medizinische Behandlung haben, weil das, Barakallahu fikum, das hat damit zu tun mit den Hormonen, und die hat vielleicht Hormonenschwankung. Und wenn sie je 3 Monate bekommt, das ist nicht in Ordnung. Aber wenn sie geregelt jede 3 Monate bekommt und sie hat keine Probleme mit Hormonen und alles ist bei ihr normal, dann hat sie ihre Regel je 3 Monate. Das ist ausnahmsweise, aber es gibt sowas, es kann sowas geben. Allgemeine Frage. Ich habe nur die rechte Seite von der Lunge durch Krankheit. Dürfte ein Muslim, wenn er die Chance hatte, eine Lungentransplantation durchzuführen, habe es vor einer Woche angeboten bekommen. Ja, du kannst. Du darfst und du kannst das machen, wenn das möglich ist. Das ist in Ordnung, weil das eine medizinische Maßnahme ist, und wenn das nur Lungentransplantation ist, ist es kein Problem. Wallahu ta'ala, a'la wa a'lam. Was hat das bedeuten, wenn man vom Dajjal träumt, dass er vor der eigenen Haustür kommt? Möge Allah uns bewahren. Möge Allah uns bewahren. Entweder. Das hängt von der Person ab. Das hängt von der Person ab. Ist diese Person gut? Ist diese Person gut und praktiziert den Islam und richtig mit Glauben, dann Barakallahu fikum, könnte es heißen, dass diese Person inshallah starken Iman hat, und wenn Dajjal zu ihm kommt, weil Dajjal kommt zu Medina, und dann kommt zu ihm jemanden von den Jugendlichen von Medina, und der ist stark mit dem Glauben, und der Dajjal tötet ihn. Oder es kann heißen, wal'iyadu billah, dass Scharr an diese Person kommt, wenn die Person nicht gut ist. Wenn diese Person nicht gut ist, dass wir nicht praktizierend ist, und diese Person macht Sünden und er träumt von Dajjal, dann muss diese Person schnell wie möglich Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, und er soll schnell wie möglich Reue zeigen und Allah um Verzeihung bitten. Weil wenn man von Dajjal träumt, Dajjal ist sehr schlimm, und das ist, wal'iyadu billah, eine Warnung. Weil jeder Prophet sein Volk vor Dajjal gewarnt hat. Und wenn man sieht, ein Dajjal vor seiner Tür, La hawla wa la quwwata illa billah. Das hat noch eine andere Bedeutung. Aber solche Fragen, da sollte man, Barakallahu fikum, wissen. Ist die Person krank? Ist, Barakallahu fikum, jetzt die Frage ist, subhanallah, das hat eine andere Bedeutung, wenn die Person krank ist. Allah ta'ala ala alam. Auf jeden Fall, ich bleibe inshallah bei diesen zwei Bedeutungen. Muss man auf Toilette mit Hausschuhe reingehen? Nein, muss man nicht. Frage 8, kleinen Moment. Wenn man nach dem Wochenbett immer noch Ausfluss hat, der durchsichtig ist, wie muss ich mich waschen? Ich habe doch gesagt. Ich habe doch das erklärt. Nochmal erkläre ich. Inshallah, kein Problem. Wenn man etwas nicht verstanden hat, dann sollte man fragen. Kein Problem. Die Sache ist so. Hast du, wie ist das, diese Ausfluss? Das ist durchsichtig. Wie? Ist es normaler Ausfluss? Das bedeutet wie Speichel so? Oder gelblich, weiß, gelblich, dann kannst du dich waschen, normal waschen und dann eine Waschung und normal beten, inshallah. Aber ich habe diese Frage weiter erklärt. Es kann sein, dass nach dem Wochenbett, dass man noch Blutung hat. Das kann sein, dass dies Periode ist. Aber wenn du keine Blutung hast und nur ein Flüssigkeit hast, das kann auch, barakallahu fikum, die Feuchtigkeit des das kann Feuchtigkeit sein. Okay. Hier die Fragen. Der erste Block von Fragen ist so Ende. Jetzt der zweite Block. Jeder, barakallahu fikum, der im Raum ist, jeder, der im Raum ist und der hört zu, der hebt die Hand, barakallahu fikum. Jeder, der im Raum ist und der hört zu, der hebt die Hand. Ja. Die anderen. Wenn man hier im Raum ist und der hört zu, der macht mit, das heißt, die macht mit. Und jetzt, barakallahu fikum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nur 10 Leute machen nicht mit jetzt. Okay, jeder, der die Hand gehoben hat, bitte Hände runter. Jetzt Hände runter, alle. Jetzt gucken wir, wer bleibt. Alle Hände runter. Erwischt. Jetzt wir haben ein paar erwischt. wir haben jetzt ein paar erwischt, ja? Nee, Hände runter jetzt. Hände runter. Hände runter jetzt. Abu Atar und Anwar haben wir erwischt. Abu Atar und Anwar haben wir erwischt jetzt. Hände runter jetzt. Jeder, der mitmacht, jetzt Hände runter. Von den Leuten, die ihre Hände hochgehoben haben. Die sollten die Hände runter. Barakallahu fikum machen. Ja, dann mach deine Hand runter. Du und Anwar. Diener Allahs ist da, aber der macht die Hand nicht runter. Der will sich absondern. Jetzt macht er runter. Okay, 4. 4. 4 und 10, 14. 14 Leute, die sind nur namentlich da. Vielleicht beten sie, vielleicht haben sie etwas anderes, barakallahu fikum, aber Allahu a'lam. Tayyib, machen wir weiter mit den allgemeinen Fragen jetzt. Barakallahu fikum. Wenn man vor der Zeit gebetet hat, muss man das Gebet wiederholen? Warum hat man vor der Zeit gebetet? Hat man zum Beispiel zwei Gebete zusammengeschoben? Oder war das nicht der Fall? Wenn man vor der Zeit gebetet hat, hat man zwei Gebete zusammengeschoben? Oder war das zum Beispiel Frühgebet angenommen? Frühgebet fängt an 4 Uhr. Früh. Frühgebet fängt zum Beispiel 4 Uhr früh. Und die Person hat gebetet 3 Uhr oder 3.30 Uhr, weil man zur Arbeit gehen muss. Hm? Dann ist das Gebet ungültig. Aber pass auf, wenn man auf der Reise ist und da will man zwei Gebete zusammenschieben, da betet man doch Duhr und Asr zusammen. Und da hat man so Asr-Gebet vor der Zeit gebetet. Deshalb, barakallahu fikum, sollte man bei einer Antwort präzise sein. Nicht, dass man eine Antwort gibt und dann kommt jemand, und es gibt jemanden, oder es gibt manche, die dir ein Falle machen. Angenommen, der sagt, kann man das Gebet vor der Zeit beten? Du sagst nein und das Gebet ist ungültig. Und dann kommt mal einer und sagt, ah, nee, da meinte man, wenn man zwei Gebete zusammenschiebt. Und wir sollen heute sehr aufpassen, barakallahu fikum, bei Antworten, weil manche Leute, wal'iyadu billah, nur hierher kommen, nicht um zu lernen und nicht um nach Wissen zu suchen, die kommen, um Fitna zu machen, Probleme zu stiften, Unfrieden zu stiften, Schlimmes zu stiften unter uns, oder andere, wal'iyadu billah, die kommen, damit sie zum Beispiel aufnehmen und sagen, ah, der hat hier Fehler gemacht, ah, der hat Fehler gemacht, alhamdulillah. Wenn ich Fehler mache, dann sage ich, möge Allah mir verzeihen. Und ich nehme mein Wort zurück. Ich bin aber nicht arrogant wie andere. Und ich bin nicht überheblich. Du zeigst ihm seinen Fehler durch 100 Beweise. Und er will das nicht. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Bescheidenheit geben. Bescheidenheit. Bescheidenheit heißt, dass man die Wahrheit annimmt. Nicht, dass wir arrogant werden, wal'iyadu billah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Aber es gibt jemanden, der Fehler macht und der beharrt auf Fehler. Und es gibt andere, die Fehler begehen und die sagen, wenn man ihnen klarstellt, dann sagen sie, möge Allah uns verzeihen. Und die verlassen den Fehler. Wal'iyadu billah, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren davor, dass wir Fehler begehen und dass man trotzdem bleibt beim Fehler. A'udhu billah. Auf jeden Fall darf man, wenn man ein Gebet nicht in der Zeit, normales Gebet ohne Grund, wenn man das nicht in der Zeit gebetet hat, vor der Zeit, dann ist dieses Gebet ungültig und da muss man das Gebet wiederholen. Da muss man das Gebet wiederholen, weil barakallahu fikum Zeit eintreffen für das Gebet eine Vorbedingung ist. Und wenn das nicht vorhanden ist, dann ist das Gebet ungültig. Wenn man mit muslimischen Jugendlichen, die die Religion aber nicht praktizieren, Da'wah machen will, weil man mit denen guten Kontakt hat, aber welche Themen sollte man sprechen? Wie sollte man da vorgehen? Barakallahu fikum, das hängt von Situation ab. Es gibt bei Muslimen, die nicht praktizieren sind, du fängst mit ihm an zu reden über Paradies, mit einem anderen über Hölle, mit einem dritten über zum Beispiel Tod, mit anderen über Strafe im Grab, mit einem anderen, du erzählst ihm über Taube. Das heißt, du sollst bestimmen erstmal, analysieren, auswerten, wie diese Leute sind. Sind diese Leute, die nehmen an, was du sagst, und die sind bereit, von dir zu hören, oder die haben überhaupt keine Interesse. Manche Leute heute wollen das durch Fußball oder durch andere Aktivitäten erreichen, aber ich denke, das ist nicht in Ordnung. wenn diese Leute selber nicht den Islam praktizieren wollen, wenn sie selber nicht lernen wollen, egal was du mit ihnen machst. Okay, die kommen zwei, dreimal zum Fußballspielen, dann zum Unterricht, aber bei fünften, sechsten Mal, wenn sie dann hören, das ist haram und das geht nicht und so weiter, sagt, ach, das ist sehr schwer für uns, wir wollen das nicht. Und deshalb, wir sehen, dass viele Jugendliche heute, die wollen nur spielen, tanzen, singen und sozusagen kollektive, gesellschaftliche, schöne Sachen machen. Aber wenn man ihnen sagt, kommt, wir machen etwas für den Islam und sowas, das ist sehr schwer bei ihnen, Barakallahu fik. Ich habe aufpassen in diesem Zusammenhang. Ändern, dass sie sich ändern, das ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Dass sie sich ändern, das ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist nicht deine Sache, ja? Du sollst mit ihnen reden, wenn sie hören und zuhören und sie mögen dich und so weiter, dann sage ihnen, was richtig ist. Sage ihnen, was richtig ist und lass die Sache für Allah subhanahu wa ta'ala. Also, wir können nur zeigen, wir können nur erklären. Mehr ist nicht unsere Aufgabe. Mehr ist nicht unsere Aufgabe. Das wird, du sagst ihnen, das ist richtig, da muss man aufpassen. Und eines Tages schlägt das hin. Das bedeutet, einmal, zweimal, dreimal, viermal und eines Tages schlägt das hin. Es gab viele Leute, pass auf, Barakallahu fikum. Es gab von Sahaba, von Gefährten von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liebe Brüder und Schwestern, ja. Es gab von Propheten von uns, die 20 Jahre gebraucht haben, den Islam anzunehmen. Die waren 20 Jahre mit dem Propheten, sie haben den Propheten gesehen und sie haben die islamische Dauer sozusagen erreicht und die Dauer hat sie erreicht. Und trotzdem, sie haben 20 Jahre dafür gebraucht. Es gibt manche Leute, die von einer Stunde das Gute wollen und die praktizieren das und es gibt Leute, die brauchen da 4 Monate. Andere, die brauchen Jahre. Wir sehen das heute. Es gibt manche Deutsche, unsere Konvertierten. Oh, die Konvertierten, aufpassen. Ha? Entschuldigung, dass ich dieses Wort gesagt habe. Weil die Konvertierten, die sind, Barakallahu fikum, die Drohung für Deutschland. Habt ihr das nicht gehört? Wenn man konvertiert, ist das eine große Drohung für Deutschland. Die Drohung für Deutschland ist Konvertierten. Allahu Akbar. Allahu Akbar, was wir hören heute, was wir hören, das sagte Allahu Akbar, das ist wie die Zeit von Mekka. Als man den Islam angenommen hat, da hat man ihn sofort als Verräter gesehen. Ja? Ja, da hat heute Schäuble gesagt. Hat heute Schäuble gesagt, und seine Polizei, die Leute einschüchtern. Die Polizei schüchtern die Leute ein. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, es gibt manche, ja, manche, Alhamdulillah, Muslime, die konvertiert sind, und die nach zum Beispiel 3-4 Tagen siehst du, dass diese Leute den Islam praktizieren wollen, und die sind gut, und die versuchen zu lernen, und so weiter. Andere, Barakallahu fikum, Amin, andere, Barakallahu fikum, andere, ja, andere, die bleiben 10 Jahre und 15 Jahre und die sind Muslim, aber die praktizieren nicht viel, die wollen den Islam nicht richtig lernen. Deshalb auch, das ist bei Jugendlichen, das ist das Gleiche. Es gibt manche Jugendliche, die bereit sind zu lernen, die wollen den Islam richtig verstehen, die lernen. Ich meine, wir haben Barakallahu fikum Feriendorf gehabt, ja? Sie haben, Barakallahu fikum, wir haben ein Feriendorf gehabt. Und es gab sehr viele Jugendliche. Am Anfang an, 3 Tage, ja, waren wir zusammen. Ich habe ihnen am Anfang an gesagt, wir wollen 3 Tage wie die Sahaba leben. Wie die Gefährten vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wollen wir leben. Nur 3 Tage. Diese 3 Tage. Seid ihr bereit, das zu machen? Da haben sie gesagt, ja. Subhanallah. Am ersten Tag, Ich habe sie gesehen während Jumu'ah Rede, wie sie miteinander gespielt haben und wie sie, ganz ehrlich gesagt, Das war unerzogen. Und dann, nach dem dritten Tag, du hast das was anderes gemerkt bei ihnen. Am ersten Tag, die sollten vielleicht Unterricht nicht mitmachen, aber an den letzten Tagen, sie waren alle da und sie wollten lernen und sowas. Und dann habe ich sehr viele von ihnen dann später getroffen und ich habe, Allah, das hat mir so gefallen, dass diese Leute, Allahu Akbar, das ist Barakallahu Fikum, ein Erfolg für Dauer. Aber wir erwarten auch keinen Erfolg erstmal, sondern wir erwarten, dass wir nur den Leuten zeigen, was richtig, was falsch ist. Und Alhamdulillah Rabbil Alamin, ich meine, ist es genug für uns, Barakallahu Fikum, aber inshallah, dass wir diese Dawa auch tragen und dass wir verantwortlich sind für Dawa. Ist genug, Barakallahu Fikum, dass die Polizei in Hessen, die haben die Frage gestellt an bestimmten Imamen und an unsere Brüder. Ich weiß nicht, ob die Brüder und Schwestern die Geschichte wissen oder ob sie das gehört haben, diese Geschichte. Die haben gesagt, wieso gehen unsere Jugendlichen von der Kirche weg und wieso sind die Moscheen voll? Warum gehen die Jugendlichen in die Moschee und nicht in die Kirche? Warum sind unsere Kirchen jugendfrei und die Moscheen, die sind jugendvoll? Warum? Weil das die Wahrheit ist und die Wahrheit kann keiner stoppen. Egal was sie tun. Wisst ihr, was sie mit uns gemacht haben, liebe Brüder und Schwestern? Wo ist Paragraph 3 und Religionsfreiheit und Ausübung der Religion? Wo bleibt das? Wo bleibt das? Doch. Wo bleiben diese Wörter? Ich lese. Wo bleiben diese Wörter, was wir immer hören? Ja? Kleinen Moment. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die grundgesetzlich garantierte freie Religionsausübung ihres Mandanten durch die Tätigkeit des Tick-Tick-Tick in keiner Weise eingeschränkt oder behindert wird. Allahu Akbar. Ein Bezug ihres Mandanten zu terroristischen Vereinigungen wurde durch die Aussage unseres Pressesprechers ebenfalls nicht hergestellt. Oh, der Mandant bin ich. Der Mandant bin ich. Abu al-Hussein. Der Frauen die Hand nicht gibt. Ja? Die lassen uns unsere Religionsfreiheit üben und nicht eingeschränkt oder behindert. Allahu Akbar. Wir hatten ein Seminar in Mainz. Dann sind die Polizei, eine Gruppe von Polizei, ja? Die sind in die Mainzer Moschee gegangen. Die haben ihnen gesagt, wenn dieses Seminar stattfindet, oder dieser oder dieses, wenn dieses Seminar stattfindet, dann werden wir euch Probleme machen und es könnte sein, dass wir euch eure Moschee zuschließen. Allahu Akbar. Wieso können Sie das mit einer Synagoge machen? Können Sie das mit einer Kirche machen? Ha? Religionsfreiheit, ja. Dann, Barakallahu Fikum, haben wir ein Seminar verlegt nach Offenbach. Sie sind zum Imam gegangen von der Moschee. Sie sind zum Imam von der Moschee gegangen und sie haben ihm gesagt, entweder sagst du Seminar ab oder wir werden dir Probleme machen. Ach, Die Medien sind nicht interessiert. Wir sind wir sind für sie Islamisten, wir sind für sie Terroristen, wir sind für sie islamische Extremisten. Das bedeutet, du hast kein Recht. Du hast kein Recht. Da musst du das verstehen. Und wenn du auch dein Islam nicht, schau mal, praktizierst du Islam, bist du Terrorist. Machst du Dawa, bist du islamischer Fundamentalist, Extremist. Und du bist Terrorist. Praktizierst du gar nicht von Religion, du bist Schläfer. Das bedeutet, in allen Bereichen bist du abgestempelt und du kannst nicht machen. Auf jeden Fall, wir haben, liebe Brüder und Schwestern, wir haben Seminar nach Offenbach verlegt. Dann kamen sie von Staatsschutz Südosthessen. Die kamen zum Imam und sie haben ihm gesagt, wenn du dieses Seminar nicht absagst, dann werden wir dir Probleme machen. Der Imam hat ihnen gesagt, aber ich kann die Leute nicht wegschicken, ich kenne die nicht. Wo sind eure Beweise? Dann haben sie mit ihm diskutiert, der Imam wollte das nicht. Ja? Der Imam wollte das nicht. Die haben den Hausbesitzer angerufen. Sie haben ihm gesagt, entweder absagen, oder wir machen dir große Probleme, weil du nämlich keinen Feuerschutz hast. Ja, um 3 Uhr nachts haben sie das gemacht. Dann kam der Imam Fried zu uns und der hat gesagt, ich meine, was kann ich machen? Und ihr wisst ja, die meisten Muslime, die haben Angst. Der hat mir auch das gesagt. Und die haben uns, Barakallahu fikum, die haben uns sozusagen, die haben das, da mussten wir eine Moschee suchen, dass wir weiter unsere Seminare machen. Und dann haben wir einen kleinen Platz in Frankfurt gefunden. Wir haben das gemacht. Wallah, ich habe mit einem Rechtsanwalt gesprochen. Darüber, der hat mir gesagt, was sagen Sie da? Der hat mir gesagt, was sagen Sie da? Da haben Sie gesagt, doch, das passierte mit mir. Der hat mir gesagt, nein. Und Barakallahu fikum, in Heilbronn. Schaut mal, in Heilbronn. Ich hatte einen Vortrag über eine Diskussion über den Islam. Das war 2005. Das war 2005 mit einem Priester, Barakallahu fikum, habe ich, nehmen wir einen kleinen Moment, 2005 erstmal. 2005. Das war mit einem Priester. Und wir haben über Islam und Christentum diskutiert. Wallah, am Ende, Barakallahu fikum, die Christen, die haben mir Fragen gestellt über Christentum. Über Christentum, ja? Die haben mir Fragen über Christentum gestellt und ich habe dann beantwortet. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Unsere Brüder, die Schwestern, alle, die dort waren, auch die Christen selber, die haben gesagt, das war klar. Ich meine, der Imam hat so gut gesprochen und der hat mehr Ahnung als der Priester selbst von seiner Religion, als der Pfarrer. Dann haben die Brüder mich eingeladen, 2006. Und die haben auch, Barakallahu fikum, Bischofskonferenzvertreterin. Pass auf, Bischofskonferenzvertreterin war dabei. Und wir haben eine Diskussion gehabt. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, das war klar. Das war klar, wer die Religion richtig, Barakallahu fikum, erklärt hat. Ich habe über den Islam gesprochen, Alhamdulillah Rabbil Alamin, ich habe über unsere Religion gesprochen und das war so gut, dass die Leute auch sehr viele Fragen gestellt haben und interessiert waren. Der Polizeichef, der ging raus, der heißt auch Andreas Meyer, heißt er. Der ging raus, der hat gesagt, nein, ich kann das nicht akzeptieren, was er gesagt hat. Als Mensch ja, aber als Verfassungsschützer oder als Staatsschützer nicht. Und er hat am nächsten Tag über mich gelogen in der Zeitung. Der hat gesagt, der Imam hat gesagt, die Männer und Frauen sind nicht gleich und der steht nicht mehr auf Verfassungsboden unseres Landes. Der ist Lügner, Großlügner. Wisst ihr, was dieser Mann gemacht hat? Warum? Weil, Barakallahu fikum, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ja. Weil Alhamdulillah Rabbil Alamin, das war klar, welche Religion die Wahrheit ist. Wallahi, dieser Rudolf Huber hat gesagt, Bibel ist nicht das Wort Gottes, Bibel ist nur Geschichtserzählungen Sammlung von Geschichten und Erzählungen, und das ist überhaupt nicht weder Wort von Jesus noch Wort von Gottes. Wallah. Und dann sie sagt, man kann das ändern immer, wenn man will. Und dazu noch, dass sie sagt, Gott will von uns gar nicht. Gott will von uns gar nicht. Dann habe ich ihr gesagt, und was sind mit 10 Geboten? Was sind die 10 Gebote? Dann barakallahu fikum, hat sie was gesagt? Der hat gesagt, ja, aber im Islam, wenn man den Islam ändert und sowas, dann wird er getötet und das geht nicht und so weiter. Dann habe ich gesagt, aber ich habe ein paar Sachen in der Bibel gelesen. Und ich sage Ihnen, was ich in der Bibel gelesen habe. Ich habe ihr gesagt, was in Hebräer 10, 26 oder 28 steht und so weiter. Ich will nicht über dieses Thema viel reden, dass man Kenntnisse von Bibel hat und von Taurat. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ich bin auch nicht dieser Art. Ich mag diese Diskussion so nicht. Ich bringe Beweise aus Koran und Sunna. Ich will keine Beweise aus Bibel und Tora. Aus Koran und Sunna bringe ich meine Beweise. Auf jeden Fall, barakallahu fikum. Danach hat dieser Mann, weil er zweimal, er hat gesagt, das ist meine Religion, und das zweimal, ja, ja genau, dass man meine Religion so gemacht hat, die Moschee von Heilbronn, die wollten mich einladen. Hört mal die religiöse Ausübung, Freiheit in Religion, ha? Hört mal. Die Moschee in Heilbronn, die wollten mich einladen. Der hat ihnen gesagt, wenn ihr diesen Mann einlädt, dann arbeite ich dafür, dass eure Moschee zugeschlossen wird. Ist das Nötigung und Drohung oder nicht? Darf ein Staatsschützer, darf Staatsschützer sowas sagen? Der Bruder hat ihm gesagt, warum? Warum willst du nicht, aber die Kirche hat ihn eingeladen, du hast akzeptiert, aber warum die Moschee nicht? Der hat ihm gesagt, der ist ein Spitzenmissionar von mir. Der hat gesagt, der ist Spitzenmissionar, und solche Leute wollen wir hier nicht. Die Sache ist so, diese Leute, manche Leute von ihnen, ich kann nicht alle sagen, alle Polizisten oder alle Staatsschützer oder alle Behörden, das kann ich nicht sagen, weil wir gerecht sein müssen. Weil wir gerecht sein müssen. Im Islam ist gerecht. Aber wo bleibt die religiöse Freiheit? Wieso darf der Papst zu Christentum rufen, wie er will? Wieso darf der Papst oder die Christen hier, wieso dürfen die Christen Deutschland regieren? C-S-U-C-D-U. Was ist diese C? Heißt das islamisch? C, diese bei C-D-U-C-S-U. Heißt das islamisch? Wie heißt das? Wie heißt das? Ha? Bekstein sagte, aha, christlich. Nein. Staat und Religion sind getrennt. Nein, bitte. Das heißt nicht christlich. Nein, das ist großer Fehler. Das heißt christlich, doch der Staat hier ist jetzt von Religion nicht, die sind getrennt. Sagt das nicht bitte. Ihr ändert jetzt die Wahrheit. Ihr seid jetzt fundamentalistisch. Ihr seid jetzt alle extrem. Ihr seid jetzt alle extrem geworden. Ja? Und Beckstein sagte vor einem Jahr, der sagte, die Verfassung und unser Grundgesetz basiert auf die 10 Gebote, die wir in der Bibel haben. Wo sagte er? Der Synodale, ah, der ist von einer Synode. Beckstein ist von einer Synode. Der hat das gesagt. Aber schaut mal, barakallahu fikum, das ist die Sache. Wir Muslime, wir müssen zu unserer Religion rufen. Und ich empfehle den Brüdern und Schwestern, dass sie diese Geschichte erzählen. Synode ist diese Kombination von Priestern und von Leuten, die in der Kirche zusammen arbeiten, und die treffen sich regelmäßig zu einer so wie Konferenz. Ja? Und der ist von diesen Leuten. Und viele von den Politikern von CSU, CDU, die waren entweder Pastoren oder Priestern und so weiter. Ja, das ist die Sache. Dass man uns verbietet, ein Seminar zu machen. Wir haben Gebet beigebracht, wir haben Gebet gelernt. Aber in welchem Land leben wir? In Deutschland. Und wenn wir erzählen, da sagt man ja, schaut mal, was in Afghanistan ist. Okay, seid ihr wie in Afghanistan? Jetzt lass mal IS. Lass mal IS. Sind wir in Afghanistan? Sind wir in Irak? Sind wir in Ägypten? Sind wir in Zair oder in Nigeria? Sind wir in Russland? Da sagen sie, nein, wir sind in Deutschland. Okay, was ist mit euch? Ihr sagt doch, Grundgesetz und sowas. Möge Allah uns bewahren. Auf jeden Fall, damit die Muslime etwas wissen. Und ich hoffe, dass unsere Brüder und Schwestern, barakallahu fikum, solche Sachen, ja, ich hoffe, dass sie sowas in Foren schreiben, was man mit Muslimen in Südosthessen gemacht hat, in Offenbach. Was man mit Muslimen gemacht hat, barakallahu fikum. Nicht diese, nicht klicken, ja? Ja. Der Islam ist nicht logisch für manche. Liebe Brüder und Schwestern, der Islam ist nicht logisch, ja? Klammer, lass mal ihn ein bisschen. Der Islam ist nicht logisch, weil der Islam sozusagen bestimmte Ayat hat, die dieser Aramana Hayrim, ich weiß nicht, wie der heißt, dieser Türke oder Iraner, der Papiere in Deutschland haben wollte, deshalb hat er seine Religion verlassen. Papiere sind gut und Frauen sind schöner in Deutschland, ja? Auf jeden Fall, dieser Mann, barakallahu fikum, oder andere, die wie er sind, ja, die sagen, Islam ist nicht logisch. Ja, aber logisch ist, dass der Gott in Gebärmutter von einer Frau ist und er kommt wieder. Aber der war früher kein Gott, aber später ist er Gott geworden. Aber was hat Abraham angebetet? Das war Gott. Und was ist Jesus? Wo war Jesus? Der war auch Gott. Aber war Jesus da? Nein. Das ist logisch. Das ist sehr logisch. Ja, Salam, kickt ihn raus. Der ist nicht geehrt, hier zu sein. Der ist nicht geehrt, hier zu sein. Und wir wollen solche Leute nicht, solche Hassprediger. Möge Allah uns bewahren. Tayyib. Auf jeden Fall, barakallahu fikum, man sollte aufpassen und man sollte in Foren schreiben, was man gemacht hat. Ja? Man sollte, barakallahu fikum, in Foren schreiben, was man mit uns, barakallahu fikum, getan hat und gemacht hat. Jazakumullah khairan und barakallahu fikum. Ja? Und hier noch einer. Noch einer. Ja. Diese Ahbash, Aubash, ja, Latif. طيب, die nächste Frage, damit wir nicht lange machen. Alhamdulillah, wir haben sehr gute Jugendliche und die wollen den Islam lernen. Wir müssen diesen Jugendlichen helfen und wir müssen diese Leute unterstützen, dass sie, barakallahu fikum, den Islam richtig lernen. Dass sie den Islam richtig lernen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, die Studenten auch würden. Auch in Stuttgart das Gleiche. In Stuttgart auch das Gleiche. Die wurden bedroht. Und so weiter. Drohung, Nötigung. Und dann sagen sie, na, religiöse Freiheit. Ja, das ist religiöse Freiheit. Und die sagen, die Muslime, die sagen, wir sind ihre Feinde. Ihr macht alles mit uns. Was bleibt für uns noch? Wie steht der Islam zu chronischen Krankheiten und Behinderung? Chronischen Krankheiten und Behinderung, die sind Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala. Chronische Freiheiten, chronische Krankheiten und Behinderungen, die sind Prüfungen von Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, Abu Bakr hat den Sahaba gesagt, den Gefährten vom Propheten, wollt ihr eine Frau vom Paradies sehen? Da haben sie gesagt, ja. Er hat gesagt, diese schwarze Frau. Da hat man gesagt, ja, warum? Er hat gesagt, diese schwarze Frau, die ist epilepsiekrank. Epilepsie. Ja, die kam zum Propheten Muhammad s.a.w. eines Tages und sie hat ihm gesagt, oh Prophet, ich bekomme epileptische Fälle. Mach Dua für mich, dass Allah mir Gesundheit schenkt. Der Prophet sagte, ich kann für dich Dua machen, wenn du willst. Aber wenn du Geduld zeigst und du bleibst so, dann bekommst du das Paradies. Dann hat sie gesagt, nein, lieber bleibe so. Epilepsie ins Paradies ist besser als gesund und Allahu alam, was mit mir ist. Da hat sie gesagt, aber oh Prophet, mach für mich Dua, mach für mich Dua, dass meine Aura bedeckt wird, wenn ich diese Fälle habe, epileptische Fälle. Der Prophet hat für sie Dua gemacht. Das bedeutet, so steht der Islam, barakallahu fikum. Ja? So steht der Islam zu diesem Thema. Wenn du krank bist, dann ist das eine Verminderung von Sünden. Wenn du krank bist, dann ist das eine Prüfung von Allah. Wenn du Geduld zeigst, dann bekommst du das Paradies. Deshalb sagte der Prophet Muhammad sallam, wenn Allah subhanahu wa ta'ala jemand blind macht, das bedeutet, du siehst und du wirst blind, und du zeigst Geduld, Allah subhanahu wa ta'ala bringt dich ins Paradies. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch ins Paradies bringen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns an Al-Firdaus al-A'la vom Paradies bringen. Al-Firdaus ist die beste Stufe im Paradies. Deshalb sagte der Prophet Muhammad sallam, wenn ihr Allah um etwas bittet, dann bittet um Al-Firdaus. Kann man Unterricht über Sihr und Jinn machen? Inshallah, wenn man Zeit hat. Wenn man nicht genug islamisches Wissen hat und dadurch unwissend Sünden macht, wie ist das zu beurteilen? Ich weiß, man muss sich islamisches Wissen aneignen. Aber was ist mit jemandem, der eine Sache einfach nicht weiß und deswegen sündigt? Barakallahu fikum. Wenn diese Person nach Wissen suchen konnte und er hat das nicht gemacht, dann hat die Person Sünde begangen. Aber wenn die Person wirklich etwas gemacht hat, ohne zu wissen, Allah subhanahu wa ta'ala bestraft nur, wenn die Person weiß. Wenn die Person nicht weiß, dann barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala bestraft nicht. Und wir kennen das, dass manche Leute durch Unwissenheit Kufr begangen haben. Das heißt, sie haben etwas gegen den Islam getan, aber durch Unwissenheit, und Allah hat ihnen verziehen. Allah hat ihnen verziehen. Und passt auf, barakallahu fikum. Es gibt jetzt heutzutage eine Internetseite oder es gibt eine Gruppe, die sind sehr schlimm, wal'iyadu billah. Die sagen, wenn du deine Kinder in die Schule schickst, dann bist du kein Muslim. Wenn du sagst, dass Unwissenheit ein Hindernis ist, dass man vom Islam ausgeschlossen wird, dann bist du auch kein Muslim. Diese Leute sind sehr schlimm, wal'iyadu billah. Und man muss aufpassen. Diese Leute, die sind genau schlimmer als Khawarij. Nicht nur Khawarij, sondern schlimmer. Barakallahu fikum. Okay, mach ich. Wal'iyadu billah. Die sagen, wenn du XP benutzt, dann bist du kein Muslim. Ja, Latif. Aber die benutzen XP. Und die Sache, ich meine, wenn die Sache so ist auch, ja, Latif, möge Allah uns bewahren. In unserer Religion, liebe Brüder, liebe Schwestern, in unserer Religion, wenn man aus Unwissenheit Kufr begangen hat, ja, Kufr aus Unwissenheit gemacht hat, dann wird er nicht als Kafir bezeichnet, sondern Allah subhanahu wa ta'ala hat jemanden, der Unwissen Kufr gemacht hat, verziehen. Wal'iyadu billah. Aber diese Leute sagen Schlimmes. Schlimmer als Khawarij, weil die Khawarij, die haben gesagt, wenn du etwas mit Unwissenheit machst, dann bist du verziehen. Und die müssen dir erstmal erklären, belehren, bevor sie dich als Kafir bezeichnen. Aber diese Leute, die sagen, wenn du Fleisch von geschlachtetes Fleisch von Mushrikin isst, dann bist du kein Muslim. Ja, Latif. Möge Allah uns bewahren. Das sind, ja, Latif. A'udhu billah. A'udhu billah. Möge Allah uns bewahren. Keiner hat sowas gesagt, außer Leute, die gegangen. Deshalb, barakallahu fikum, man muss nach Wissen suchen und man muss Allah fürchten und man muss immer das Richtige lernen und da muss man auch wissen, von wem man lernt. Nicht, dass man auf diese Seite stoßt und dann denkt man, barakallahu fikum, diese Seite ist richtig. Oder nicht eher im Paltok auf einen Raum stoßt, wie Licht des Islam oder Germany Info oder Ahl-Sunnah-Unterricht. Und heute gab es auch ein deutschsprachiger Unterricht, hieß das nur so. Die sind auch von dieser Gruppe, wal-iyadu billah, von dieser Takfiris-Gruppe, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Diese Leute, die Gelehrten vom Islam ausschließen, große Gelehrten, die Muslim sind, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Möge Allah uns bewahren. Ja, Latif. Aufpassen, Barakallahu fikum, aufpassen. Und man muss Allah fürchten, wenn man Sünden begeht und dann stirbt man, dann ist die Strafe sehr groß. Möge Allah uns befestigen. Tayyib. Wie wird die Ghusl richtig gemacht? Ghusl wird so richtig gemacht, Barakallahu fikum. Du wäschst erstmal deine Hände, dann wäschst du deine Genitalien und dann mit der linken Hand natürlich. Dann machst du normales Wudu, normale rituelle Waschung vor dem Gebet. Und dann nimmst du drei Handmengen Wasser auf den Kopf und dann wäschst du die rechte Seite und die linke Seite, Barakallahu fikum. So macht man, Barakallahu fikum, richtiges Ghusl. Am Ende natürlich wäscht man die Füße und so macht man die richtige Ghusl. Allahu ta'ala, ala wa alam. Tayyib. Hier habe ich was. Es gibt in der Schule, der sagt, es gibt in der Schule jemanden, der Murtad ist, der hat den Islam verlassen. Und diese Person schreibt schlecht über den Islam. Darf man mit ihm andere Methode benutzen? Nein. Du sollst nur seine Lügereien zeigen vor allen Leuten. Du sollst ihn bloßstellen, indem du zeigst, dass diese Person lügt und dass er nur das gemacht hat, damit er vielleicht Papiere bekommt und so weiter, wie wir das wissen. Barakallahu fikum, ein richtiger Muslim verlässt den Islam niemals, wenn sie auch ihn töten. Das wissen wir. Das wissen wir schon. Richtiger Muslim, richtiger, der den Islam kennt, der wird niemals den Islam verlassen. Aber wer verlässt den Islam? Entweder einer, der niemals den Islam richtig verstanden hat, der niemals richtig den Islam erlebt hat, oder der hat den Islam nur wegen Interessen angenommen, oder der hat keine Ahnung vom Islam. Und wichtig hier in so einem Land wie Deutschland, die meisten, die den Islam verlassen, sind Leute, die wollen Papiere. Ich meine, das ist klar. Das ist klar, Papier, Frauen. Es gab jemanden, 1993 gab es jemanden bei uns hier, der kam in die Moschee. Nach ein paar Tagen habe ich diesen Mann nicht mehr gesehen. Die Leute haben mir gesagt, ja, der ist Baha'i geworden. Baha'i. Ich habe ihn nur einmal gefragt. Ich habe ihm gesagt, wieso? Er hat gesagt, ja, ich habe gesucht. Während ich mit ihm rede, dann kam eine Frau, die hat uns gesagt, hallo. Und er hat ihm ein Küsschen so gegeben. Ja, da habe ich gesagt, richtig. Das war die Überzeugung. Du bist überzeugt, ja, richtig. Möge Allah uns bewahren. Barakallahu fikum. Viele Leute sind schwach wegen Geld, schwach wegen Papier, Stempel am Pass und sowas. Die denken, Deutschland ist Paradies. Aber die wissen nicht, was hier passiert. Möge Allah uns bewahren. Was wird überliefert bezüglich des Todes bei einem rechtschaffenen Menschen? Gibt es was darüber? Wie hart ist für den Gläubigen? Barakallahu fikum. Die Seele eines Gläubigen wird entnommen, wie Barakallahu fikum, wenn man Wasser trinkt. Wie man Wasser trinkt. Und manchmal wird die Sache hart für einen Gläubigen am Ende sein, damit dieser Gläubigen sozusagen vor Allah subhanahu wa ta'ala reinkommt. Das bedeutet, vor Allah subhanahu wa ta'ala reinkommt, ohne Sünden. Barakallahu fikum. Möge Allah subhanahu wa ta'ala muss bewahren. Nein, nein, wenn Barakallahu fikum, wenn jemand stirbt als Gläubige und er hat harte Momente am Ende, inshallah, das ist nicht, manche Leute denken, das ist ein schlechtes Zeichen. Nein, das kann ein gutes Zeichen sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Person sozusagen befreit von allen Sünden, was diese Person in diesem Leben gemacht hat. Aber allgemein, bei einem richtigen Gläubigen, die Seele wird so entnommen, wie man Barakallahu fikum Wasser trinkt. Das bedeutet, so leicht wird die Seele weggehen. Und die Engel, die kommen vom Paradies und die haben Leichentuch mit und das Zeug, was man für ihr Leichnam benutzt, die haben alles mit und die nehmen diese Person und die tragen diese Seele bis zum Himmel und so weiter. Das ist ein sehr schönes Hadith, aber natürlich, wir haben nicht so viel Zeit, dass man sowas, Barakallahu fikum, jetzt alles erklärt. Wenn man mit dem Mann schlecht Verkehr hatte, muss man sich dann ganz waschen? Auch die Haare? Ah, für die Frau meint sie. Nach Geschlechtsverkehr für die Frau, die muss nicht die ganze Haare waschen. Das ist genug, dass sie Handmengen, drei Handmengen Haare auf dem Kopf bringt. Sie braucht nicht ihre Haare aufzubinden. Sie braucht nicht die ganze Haare nass zu machen. Wallahu ta'ala a'la. وأعلم. طيب. Das waren die Fragen von heute. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Barakallahu fikum. Unser Tag fängt bei 4:15 Uhr. Gehört, es gibt noch 3 oder 2,5 Stunden. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Wenn ich was Gutes gesagt habe, dann durch die Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn was Schlechtes oder Falsches von mir und von Shaitan, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle ins Paradies bringen. Nicht vergessen, liebe Brüder und Schwestern, wenn ihr in Foren schreibt, Barakallahu fikum, bitte schreibt davon, was man mit Muslimin gemacht hat, ohne Namenangabe. Nur schreibt, das macht man mit Muslimin in bestimmten, und da soll man nicht verallgemeinern. Da sollte man schreiben, manche. Da sollte man, Barakallahu fikum, manche. Das ist schon in Arbeit. Auf jeden Fall, da sollte man, Barakallahu fikum, manche schreiben. Manche Polizisten benutzen diese Methoden und die Frage nur, ist das mit der Verfassung vereinbar? Ist das keine Einschüchterung? Ist das keine Nötigung? Ist das die Religionsfreiheit in Deutschland? Was wir erzählt haben, Barakallahu fikum, dass man die Moscheen bedroht, entweder kein Unterricht oder die Moscheen werden zugeschlossen. Entweder sagt ihr Unterricht ab oder werden wir euch Probleme machen. Wenn ihr diese Person einlädt, dann wird mit euch das und das und das passieren. Warum? Weil die Kirchen leer sind und die Moscheen voll, weil die Jugendlichen in Moschee gehen, ja, und die anderen nicht. Schriftlich, nein, schriftlich, nicht wörtlich. Schriftlich. Ja, das haben sie gesagt, Polizisten. Polizisten Südosthessen und Heilbronn, Staatsschutz Heilbronn, der Chef von ihnen, der frühere, er hieß Meyer. Achidina Allahs, nicht, ja, Offenbach am Main, Heilbronn, Mainz. Das ist Nötigung, nicht online, nicht Ding. Wir machen das schriftlich. Die Aufnahmen und sowas, das bringt nichts. Ich bin, wenn Sie mich hören, aus dem der spricht, dann ist das für Sie dann ist das für sie gar nicht. Ausländer und Muslim. Aber wenn das schreibt, wenn das geschrieben wird, dann ist es anders. Freiwilligen Gang zu Kafir, deutschen Gericht, Achil Karim. Nur Barakallahu Fik, bei Themen, dass du ungerecht behandelt bist und dass du das nötig hast oder dass du dein Recht verlangst. Aber zum Beispiel, dass du, weil du mehrere Rechte haben willst und du gehst zu ihnen so, das ist nicht in Ordnung. Das bedeutet, angenommen, ja, eine Frau bekommt ihre Scheidung, aber sie will mehr von ihrem Mann. Und deshalb geht sie, ja Latif. Das ist sehr schlimm. A'udhu billah. Aber bei Notwendigkeiten, wenn du gezwungen bist, so, zum Beispiel, wenn du Geld, ein Geldproblem mit deinem Bruder hast, dann gehst du nicht sofort zu ihm. Erstmal gehst du in die Moschee, gehst du zu Muslimin. Wenn das alles nicht klappt und du verlangst nach deinem Recht und du kannst das durch sie bekommen, das ist was anderes. So. Wisst ihr, in Synagoge in Berlin, hat der Rabbiner dort ein Seminar gehabt und es gab drei Beamten. In Berlin wurde das passiert. Es gab drei Beamten und der Rabbiner, der hat gesprochen über die Geschichte von den Juden hier in Deutschland und was die Deutschen mit den Juden gemacht haben. Ja? Die Beamten, die haben ihm gesagt, ja, ich meine, das ist jetzt Vergangenheit und wir sollen das vergessen und sowas. Der war beleidigt. Und er hat das sozusagen, der hat sich beschwert. Wisst ihr, was Körting gemacht hat? Innensenator von Berlin. Der hat sich öffentlich entschuldigt. Und er hat die drei Beamten entlassen von ihrer Arbeit. Gefeuert. Okay. Wird Andreas Meyer zum Beispiel, der in die Moschee gegangen ist und er hat ihnen gesagt, wenn ihr den Imam einlädt, dann werde ich euch eure Moschee zuschließen. Und er hat gelogen über einen Imam. Absichtlich. Wird er von seiner Arbeit entlassen? Nein. Der wird einen Orden bekommen. Der wird gefordert, weil er gegen den Islam ist. Ja, befordert. Schau mal, Schäuble heute. Die Rechtsradikale, die Neonazis, die haben sehr schlimm gemacht in Deutschland. Kein Problem. Aber am Ende kommt er immer Islamismus, Islamisten. Und die sagen, das Schönste ist, Barakallahu fikum, oder das Schlimmste, Allah, was zu weinen bringt, was bedeutet Islamismus? Schaut mal, was sie gesagt haben, was bedeutet Islamismus? Ja, Latif. Hier. Verfassungsschutzbericht 2006. Verfassungsschutz. Wir haben heute Verfassungsschutz, ja, Bericht gebracht. Ja, klar, Moment. Das ist da hier. Warum geht die Seite nicht? Subhanallah, PDF. Subhanallah, heute könnte ich das abrufen. Heute könnte ich abrufen, aber jetzt nicht mehr. Adobe habe ich im Browser anzeigen, klar. Jalla. Die geht nicht mehr. Ja, jetzt kommt es. Na, Moment. Schaut mal, was sie sagen über Islamismus. Terrorismus. Nee. Terrorismus. Ah, Terrorismus ist auch interessant, wie sie Terrorismus, Barakallahu fikum, erklärt haben. Kleinen Moment. Fremdfeindlichkeit, Freie. ABCDFG, HIJK, LMFQ. ABC, nee. RSTUF. Nach F, was kommt? Islamismus. Hört mal, liebe Brüder und Schwestern, was man über Islamismus sagt. Könnt ihr mich gut hören, ja? Ja? Könnt ihr mich gut hören? Okay. Hört mal, was sie sagen. Der Begriff des Islamismus bezeichnet eine religiös motivierte Form des politischen Extremismus. Islamisten sehen in den Schriften und Geboten des Islam nicht nur Regeln für die Ausübung der Religion, sondern auch Handlungsweisungen für eine islamische Gesellschaftsordnung. Bitte sagt mir nur ein Muslim auf der ganzen Welt, der das nicht sagt, dass der Islam eine Handlungsweise für alles ist. Sagt mir nur einen Muslim, der was anderes sagt. Auf der ganzen Welt. Auch diese Leute, die Alkohol trinken. Sagt jeder etwas anderes? Könnt ihr mich hören? Ja, was ist das? Zweitens, politischen Extremismus. Ja, politischen Extremismus. Was ist politischen Extremismus? Ja, schaut mal, dann sagt er. Dementsprechend versuchen islamische Organisationen für ihre Anhänger in Deutschland Freiräume zu schaffen, in denen sie ein Leben nach der Scharia führen können. Das ist gelogen. Auf jeden Fall. Der in der Öffentlichkeit zurzeit gebräuchliche Begriff des islamischen Fundamentalismus bezeichnet demgegenüber die Ausrichtung des eigenen Lebens nach islamischen Glaubensgrundsätzen und bedeutet noch keine extremistische Orientierung. Das bedeutet, du bist islamischer Fundamentalist, ist kein Problem. Du bist islamischer Fundamentalist, ist kein Problem. Das ist kein Problem für sie. Ja, die sagen das. Ja? Sag mal, Dschihad, innerer Kampf bzw. Anstrengung oder heiliger Krieg. Ist Dschihad heiliger Krieg, diese Lügner? Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Lügner verdammen. Ist diese Lügner? Ja, jetzt kommen wir zu Terrorismus. Aber Schläferismus haben sie noch nicht geschrieben. Schläferismus. Rassismus, schaut mal, was sie Rassismus sagen. Ich will jetzt kein Kommentar dazu, nur was sie sagen. Der Rassismus versucht Kultur und Geschichte auf biologisch, anthropologische und nicht auf politische und soziale Ursachen zurückzuführen. Rassisten plädieren für ethnisch homogene Nation. Ja? Ethnisch homogene Nation. Es gibt keinen Rassisten hier. Überhaupt keine. Terrorismus ist nach der Definition der Verfassungsschutzbehörden der nachhaltig geführte Kampf für politische Ziele. Nachhaltig geführte Kampf für politische Ziele, die mit Hilfe von Anschlägen auf Leib, Leben und Eigentum anderer Menschen durchgesetzt werden sollen. Insbesondere durch schwere Straftaten, wie sie in Paragraph Unschuldsvermutung dienen. Was die Amerikaner machen in Irak, ist das Terrorismus? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, liebe Brüder und Schwestern, damit ihr seht, wie die Sache ist. Ja? Wie die Sache ist. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Die bringen nur solche Sachen, damit sie nur. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi. Die sagen, jeder, der sagt, der Islam ist für alles, das ist eine Ordnung, das ist ein islamischer Fundamentalist. Und Islamisten wollen der Islam als Ordnung haben. Das bedeutet, die sind alle Muslime und die wollen die Muslime einschüchtern. Auf jeden Fall. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg des Islam befestigen. Wir müssen Geduld zeigen, barakallahu fikum. Wir lassen uns nicht provozieren. Wir handeln nach dem richtigen islamischen Weg. Wir lernen unsere Religion. Und wir bleiben treu zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wir bleiben treu zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wir verkaufen unsere Religion nicht. Wenn wir Fehler begehen und man zeigt uns unsere Fehler, dann sagen wir, möge Allah dich segnen. Und wenn das Muslim ist natürlich, wenn das Barakallahu fikum irreführender Muslim ist oder irrgegangener Muslim ist oder nicht Muslim. Und wenn wir gut machen, dann bleiben wir auf dem richtigen Weg und wir danken Allah subhanahu wa ta'ala dafür. Wir müssen unsere Religion richtig lernen und wir müssen die Verantwortung tragen. Wir sind alle verantwortlich, Barakallahu fikum. Wir sind alle verantwortlich. Deshalb müssen wir zusammenhalten, Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, den richtigen Islam klären und aufklären und dass wir, Barakallahu fikum, Geduld zeigen, egal was mit uns passiert. Und wir müssen immer, Barakallahu fikum, damit rechnen, dass wir geprüft werden. Ja? Leider die Muslime haben Angst, nicht umgekehrt. Tut mir leid. Leider die Muslime haben, die meisten Muslime haben heute Angst, nicht umgekehrt. Nein, nein, die Muslime haben die Angst leider. Leider. طيب, auf jeden Fall, Barakallahu fikum. Man kann über solche Themen viel reden. Aber Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala seine gerechten Diener den Sieg geben. Ja, du brauchst auch nicht blind zu folgen. Das war auch nicht unser Thema. Obwohl man dir gesagt hat auch, man darf jetzt keine Fragen stellen. Du hast deine Frage gestellt und ich habe dir nur schnell eine Antwort gegeben. Es gibt dafür klare Beweise diesbezüglich. Es gibt viele klare Beweise. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, man hat auch heute sehr Gefährliches gesagt. Passt auf, liebe Brüder und Schwestern. Und wir lassen uns nicht, Barakallahu fikum, betrügen. Und wir lassen uns, Barakallahu fikum, nicht einschüchtern. Dass man sagt, die Konvertierten, die sind die Drohung für dieses Land. Und das ist eine Aufhetzung gegen die Konvertierten. Wallah, das ist eine Aufhetzung. Und normalerweise die Konvertierten, die sollten etwas was tun. Das ist eine Aufhetzung. Dass man die Leute hetzt gegen sie auf. Sagt man, ja schau mal, das ist gefährlich für dieses Land. Die Konvertierten. Da hat man gesagt, die Konvertierten sind die Gefährlichsten. لا حول ولا قوة إلا بالله. Geh auf Fokus und schau mal, أخي أبو الدحداح. Geh auf Fokus und schau mal. Auf jeden Fall, بارك الله فيكم. Tamhid ist da, أبو الدحداح da. Wollen die was sagen, was machen mit euch? Dann bitte schon von meiner Seite, ist es genug für heute. Morgen, inshallah, ab 20:30 Uhr ist der Unterricht. بارك الله فيكم, جزاكم الله خيرا. Möge Allah سبحانه وتعالى von mir von euch annehmen. Subhanak Allah, bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.